einen Song, ne? Du bist ja erst gleich Pfirsiche dran. Heißt der, oder? Ja, der heißt so Pfirsiche. Pfirsische. Oh, Johnny, ich hab dir so viel zu erzählen. Ich muss dir gleich mal Schönes erzählen. Echt? Ja. Spiel mir erstmal eine Pfirsiche. Ich muss ja meine Show preppen. Jetzt habe ich natürlich, ja, ist ja noch nicht viel Zeit. Zu. Drei Minuten. Ja, stimmt. Aber ich habe ja keinen Musikfahrplan. Na, den musst du mal ohne. Also steht das nicht auch bei dir? Alter Eisenbahner, du. Ich wollte eigentlich die lustige Geschichte von dem Video zu dem Song erzählen. Von Presidents of the United States of America Teaches. Hast du mal gesehen, das Video? Echt? Nee. Hast du mal gesehen, das Video? Nee. Also die Band spielt und der Song besteht ja so aus zwei Teilen. Der ändert sich ja mittendrin nochmal. Und die Band spielt so in einem Wald, ganz normal. Und plötzlich dann ändert sich der Song und plötzlich kommen aus dem ganzen Wald so Ninja-Kämpfer. Völlig hohl, also völlig absurd und hat nichts mit der Band oder dem Song zu tun. Erstmal denkt man, ne? Also hat es auch nachher nichts, mir hat nichts anderes eingefallen. Jedenfalls kommen so Ninja-Kämpfer und die Band kämpft dann so in so einem Kung-Fu-Film-Stil gegen diese Ninja-Kämpfer und gewinnt jedes Mal, wenn ich das Video sehe. Super! Siehst du, dass manchmal die Kommunikation so schwierig ist, so, wenn man in E-Mikrofon spricht? Weil man so nah dran ist, ist mir gerade eben aufgefallen. Ich finde das ja ganz schön, wenn man. Ja, sonst immer hält man den Fluchtdistanz ein. Wieso? Bist du da so? Nee, hast du da Berührungsängste? Küssen, jetzt im Moment gerade. So wie du redest. Nein, du stehst auch ein bisschen debil da mit meinem Mäckchen an hier, meiner proletarischen Einkaufstüte. Und die feuchte Aussprache, die also kommt dann dazu. Küssen, ja. Ja, danke. Giltst du eigentlich als guter Küsser? Ja. Oh ja. Ja? Oh ja. Doch, erzähl mir alle. Ah, doch, ja. Ja, ab 10 hier die Sendung mit dem besten Küsser bei Fritz. Soweit er hier es beurteilen kann. Dr. Jürgen Kussner. Ah, ne, guten. Warte. Kisses for me. Ist noch Ramp, wir müssen noch reden. Ich weiß ja nicht, ich kann ja nicht mal mithören. Ich gebe dir ein Zeichen. Das ist das Schwierige an Doppelmoderation. Achtung! Moving to the country, I'm gonna eat a lot of peaches. I'm moving to the country, I'm gonna eat me a lot of peaches. I'm moving to the country, I'm gonna eat a lot of peaches. I'm moving to the country, I'm gonna eat a lot of peaches. Peaches come from a can. Peaches, moving to the country, I'm gonna eat a lot of peaches. Moving to the country, gonna eat a lot of peaches. Moving to the country, gonna eat a lot of peaches. I took a little nap with a loose old twist, squished a rotten peach in my fist, and dreamed about you, a woman. Johnny, sag mal was. Ja, genau, das, siehst du? Das ist cool, wenn man am Regler steht, ist klasse. Du hörst dich voll weit hinten an. Willst du da sein? Johnny, als erstes musst du dich mal jetzt für eine Musik entscheiden. Entweder eine, sagen wir mal, PC-mäßig hochinteressante. Nö. Nee? Schade. Denn, man, dann habe ich jetzt bloß wieder, das kommt jetzt, dann heißen wir da, ach, die zwei Schwulen von Fritz, ist quasi wieder ein Lied. Echt, haben wir den Ruf schon? Liebeslied. Nee, nicht direkt. Fände ich ja gut. Aber ich glaube, manche Leute sind schon verunsichert. Das ist ich habe mich eingeschlossen. Du bist ja auch ganz knackig. Du hast für eine Zielgruppe hier gehabt, wa? Ja. Und? Meine Zielgruppe. Deine Zielgruppe. Ja, die 8- bis 10-Jährigen. Ja. Du, war ein völlig neues Radiogefühl. Wieso? Ja, weil hast ja nur noch die Hälfte geredet. Hast die doch immer ansagen lassen. Das fand ich sowieso total clever. Ja. Hast du neulich deine Afghan Wigs Single vergessen? Oh, hast du die gefunden? Hm? Echt? Hm, hab ich bei mir zu Hause. Ich bin nicht von ab. Hättest du ja mitbringen können. Ja, aber konntest ich, ja nicht damit vergessen. Rechnen, dass du mich hier triffst. Nee, ich hab mich gewundert, über, dass ich eine Afghan Wigs Single zu Hause habe. Sag du mal Afghan Wigs Single. Nö. Klingt sowieso wieder ein bisschen anrüchig. Hi Jürgen, schreibe ich jetzt. Ich schreibe mal. Ja. Ach, doch, der heißt ja auch Jürgen, stimmt. Mensch, sag mal. Nee, ich schreibe gerade einen Brief. Aber wenn ich jetzt spiele, deinen Namen habe ich, den habe ich vergessen, ist auch doof. Dann muss ich doch, ich finde mal den anderen Song nicht, den ich dir spielen wollte. Na, dann habe ich eine unheimlich große Auswahl. Ja, dann kriegst du den. Was habe ich denn? Hey, außerdem wollte ich mal total interessant. Fährst du manchmal auch absolut neugierig in Sender? Und bist total gespannt? Ja. Nee, stimmt ja nicht, jetzt lügst du. Nee, nur um dich doch bei mir interessant zu machen. Nee, ich war total gespannt im Sender. Warum, heute? Immer? Nee. Doch, heute war ich schon gespannt, weil ich wusste, dass die Bären kurzen kommen. Und war ich schon gespannt drauf. Ja. Auf was war ich noch gespannt? Dann war ich gespannt drauf, auf dich. So, willst du gescheuert haben, Johnny? Wieso? Naja, also der hat ironische Bemerkungen verbittigt. Ich bin nämlich voll gespannt hergefahren. Ich habe letztens eine E-Mail bekommen, wo ich mich beschwert habe, die natürlich nach deiner Adresse fragte. War eine Frau natürlich. Na, das ist doch aber okay. Ja, ja, ich habe sie auch gegeben. Also ja, mit Telefonnummer. Stimmt, ist dann auch, glaube ich, angekommen bei mir. Ja, und die hat so ganz komische Absätze gemacht. Also so Einrückungen immer und so nur halbe Sätze geschrieben. So. Also die hat nicht geschrieben, irgendwie stimmte was mit der E-Mail-Übertragung nicht oder so. Und die hat dann geschrieben... Johnny, hä, richtig? Fragezeichen? Oder irgendwie so, also keine Ahnung, ich kann es jetzt nicht mehr direkt zitieren. Jedenfalls hat er zurückgeschrieben, sehr individueller Stil, E-Mails zu schreiben. Und ich meinte dann, wieso? E-Mail hat ja was mit Reden zu tun und man muss ja nicht jeden Satz zu Ende bringen, diesen, so wie du das immer machst, also Kuttner in dem Fall dann. Und ich finde schon, dass man Sätze zu Ende bringen sollte, besonders wenn sie geschrieben sind. Weil E-Mail hat ja mehr mit Schreiben zu tun als mit Reden, ja, ne? Ja. Gibst du mir da recht? Ja. Sag mal, sagst du im ganzen Satz? Da gebe ich dir aber recht, Johnny. Gut, der danke. Liebe Gott hat uns die Sätze ja geschenkt, um sie zu Ende zu bringen. Na, das weiß ich nun nicht, aber... Ey, manchmal... Nee, ich bin heute wirklich voll neugierig in Sender zu fahren und das kommt aber auch daher, dass ich quasi religiöses Erlebnis hatte. Ja, so wie in Lord, die Jung, wo die dann auf einmal Mutter Gottes sieht. Ja, ich stehe an der Tankstelle... kannst du dir vorstellen, Auto, Hirschmannschen, Autoantennen. Mehrere Züchlein geschickt egal. Bekommen übrigens, aber erzähl weiter. Oh, da stand oh, nee, jetzt ich bin da nicht reingekommen, da stand so kann ich raten? Ja. Da ist der gerade der Auffüller gekommen und der hat eine Jacke an oder so mit Hirschmann. Nee, ja nicht, nee, ja nicht. Aber schade. Nee, ja nicht. Das geht ja nicht um die Autotücher. Ach ich so. Stand bloß zufällig da, weil ich immer kicke, ob es schicke neue Produkte zur Autopflege gibt. Die, sagen wir mal, so im 1-2-Mark-Bereich bleiben. Wer übertreibt, soll man ja auch nicht mit den Geschenken. War nicht, die hatten bloß zwei so Hirsche dahingestellt. Zwei so Riesen, ich bin ja nicht rangekommen ans Regal. Und die Typen wollte ich auch nicht mitnehmen. Und dann stehe ich da und höre so, da spielen die auch immer Musik. Wa? Und dann denke ich, Mensch, das hört sich ja an wie Everclear hier, du Horrido. Und wer spricht da auf immer? Johnny, nee, in der Tankstelle. Nee. Du bist ja echt, du bist jetzt der Tankstellenmoderator, der Definitive. Siehste? Hut ab, du. Ey, das hat, echt? Ey, wenn man auf der Tankstelle läuft, dann hat man es geschafft. Ja, wollte ich auch gerade, ich wollte gerade fragen, ob das jetzt irgendwie nach oben, der darum geht, oder nach unten? Ich meine, nee, so ein Spiel oben. Der Energy oder 100,4. Ja, eben. Ja? Also, auf der Tankstelle ist ja cool. War das auf unserer Tankstelle hier? Ja, auf unserer Tankstelle. Nee, ja, die hatten früher eingeschaltet. Ah, nein, nee, wollten. Johnny, wenn du schnell genug bist, kannst du dich nicht mehr hören. Nee, nee, das finde ich echt klasse. Ich habe ja mal ein bisschen rumgemosert, immer schon mal in den Diskussionen mit den Leuten hinterm Schalter. Hm. Und die sagen, verweisen aber mal darauf, dass der Chef das einstellt. Sie dürfen ja nicht ans Gerät ran. Siehst du? Und jetzt hat aber der Chef offensichtlich verändert. Und dann kam ich gleich so ins Gespräch mit denen, dass die sagten, ja, gestern war einer hier, der wollte zu dir. Da war ich dann noch ein bisschen erschüttert. Und da bin ich natürlich jetzt neugierig. Also ich dachte, meine Sendungen laufen auf der Tankstelle, aber bei dir denken sie, dass du da wohnst. Ja, vor allen Dingen, ich glaube, jetzt fängt es an, hart zu werden auf der Tankstelle da. Also bisher war es ja immer so, dass sie dich doch mehr gegrüßt haben als mich. Du kriegst auch Rabatt, ich nicht. Ist komisch. Auf der Tankstelle? Mhm. Ich krieg ja keinen Rabatt. Na. Also außer jetzt bei den Tüchlein. Ich der Einzige bin, der die kurbt. Ey, aber wir ich sag mal ja, jetzt toll. Wir. Ich gehe mal ja. davon aus. Guck mal, wenn die jetzt zum Beispiel gerade da hören, dann machen die ja. bestimmt jetzt laut. Wahrscheinlich, wa? Die wissen ja genau, wie hey, wir immer auf der Tankstelle. Wir grüßen unsere Tankstelle. Wir grüßen Tankstelle mal alle unsere Tankstelle. Ja, wir grüßen unsere Tankstelle. Oder nee, wir sagen Fritz grüßt unsere Tankstelle, Fritz weil dann hören sie tagsüber auch. Ja, Fritz. Müssen die ja schon vorher eingestellt haben. Oder die haben jetzt extra stimmt. um 22 Uhr als 20 Uhr. Wenn wir den Namen der Tankstelle heute sagen. Ist wieder, heute ist doch Dienstag, heute ist doch der Soundgarden am Dienstag. Mit Johnny. Und der ist dann mit Johnny. Genau. Und darum haben die eingestellt. Wir waren, was mich interessieren würde, da sind ja immer zwei Leute hinter der Kasse. Ja. Übrigens, wenn wir den Namen sagen, dann müssten wir die Antennen voll umsonst kriegen? Ja. Wir sagen kann mal, wie heißt denn die Tankstelle? Ich glaube, das machen wir vorher mal klar. Ich kann mir Tankstellennamen immer nicht merken. Du, ich stehe da an der Tankstelle und denke, ach, die kennst du doch, die Tankstelle, jetzt kommst du ja wieder auf den Namen nicht. Ich weiß, aber ich mache jetzt keine Werbung für Tankstellen. Aber es ist eine gelbe, kann man mal sagen. Ja. Aber das ist nicht die, die wir alle meiden. Welche findest du, welche Tankstellen sehen am schönsten aus? Hm. Logomäßig so, vom Outfit? Ich finde die alle nicht gut. Nee? Nee. Ich finde der Dea, finde ich, sieht immer schick aus. Oh nee, lila ist eine ganz schlimme Farbe, finde ich. Ist das nicht mit dem Auge da oder irgendwas? Da ist doch irgendwie so ein nettes Symbol. Nee, das sind ja die, wie heißen die? Wie heißen die? Nee, Dea sind doch diese lilanen, oder? Nee, das ist Minol. Ach so, genau, die finde ich grausam. Ja, die finde ich auch grausam. Und du meinst grausam. Die mit diesem komischen ja. Dreieck mit dem Auge, du könntest sagen, ja. dass das Dea ist. Ja, die sieht doch am nettesten aus. Nee, also Tankstellendesign ist Minol, schon Minol, die hatten damals so ein super Logo, Minol Pirol. Ja, früher waren die noch klasse, dann haben sie auf lila umgesattelt. Ah, oh, Tankstellen früher, du. Ach, früher war alles besser. Mh, ja, das kann auch ich das Tankstellendesign. Ja. Nee, auch so Tankstellendesign finde ich bisher eigentlich ziemlich schlimm. Da müsste man sich schon was Poppigeres einfallen lassen. Gut. Mozart. Ja, Themenwechsel. Nee, noch nicht Themenwechsel. Was mich interessieren würde, ist, wie die so bei meiner Sendung abgegangen sind hinter der Kasse. Ja, das war totaler Groove in der Tankstelle. Hm? Also haben die auch so ein bisschen anders eingetippt dann? Ja, naja, mehr aus der Hüfte raus. Ja, war insofern nützlich, jetzt, dass die Kassen ja auch nicht allzu hoch reingebracht sind. Ja. Was noch? Und was ist mir noch? Nee, wolltest du noch ein Lied für mich spielen eigentlich? Ja, ja dann spiele ich jetzt... Mann. Nee, du kannst echt. Also ich finde die Begegnung jedenfalls sehr schön, die du hattest auf der Tankstelle mit mir. Ja, die hat mich auch total beeindruckt. Also wenn ich das zum Beispiel, wenn man das ja auch weiß, geneigt, dann auch da zu stehen und zu rufen, ey, den kenne ich, ey, der da gerade mal ist, den kenne ich. Ja, aber das haben alle anderen schon gemacht. Ja? Zumindest die beiden Tankwarte wahrscheinlich. Ich war der Einzelkenner. Ein Tankwart macht ja nicht mehr das, was er mal gemacht hat früher, ne? Nee, die kassieren bloß. Ja, sind eigentlich eher Kassierer. Ja. Also so der Beruf des Tankwarts stirbt auch aus. Ja. Schade eigentlich. Ja. Ja, naja. War nur mal so eine Idee. Ach, warum nicht ein bisschen traurig sein, mal zu zweit im Radio? Ich schreibe mal meinen Brief weiter. Johnny, ich... Hi Jürgen, hier die Gäste. Das ist sowieso toll, die moderne Technik ist toll. Ich habe dich ja neulich, will ich jetzt bloß mal dem Hörer sagen, beim Pizzaessen gesehen, aber über Computer, das fand ich klasse. Hier, hör mal hin, das ist PC, oder auch nicht, ich weiß auch nicht genau. Konzert. Erstens, Christian Thom. Das ist Ilja Gluskal, hör hin. Der Bruder wohnt in Arizona und morgen reite ich zu ihm hin. Super, oder? Ist doch eine Ballade der Völkerverständigung. Gott eine Tochter, die nennt er Ramona. Das ist natürlich ein Abräumer. Weil ich gar so gerne bin. Mein roter Bruder soll es gar nicht wissen, dass sie mich dann so glücklich macht. Denn sie hat ja, oh, denn sie hat ja Ei, ein paar Lippen, die mich immer küssen, die mich auch küssen in der Nacht. Es können viele Leute mein Sehnen nicht verstehen, doch ich will gern noch heute zu Adlerauge gehen. Ja, mein roter Bruder wohnt in Arizona und morgen reite ich zu ihm hin. Denn er hat dort, oh, denn er hat dort Ei, eine Tochter, die nennt er Ramona. Bei sag mal, du sollst ja jetzt nicht Brief schreiben, Johnny, sondern du sollst ja genau Lied anhören und da kurz danach kritisch einschätzen. Ja, es geht um seinen Bruder, der anscheinend völlig un-PC-mäßig, nennt er den mein roter Bruder. Ja. Der das anscheinend ist eine Anspielung auf die Hautfarbe. Und damit auf die Volkszugehörigkeit. Nämlich auch an. Er redet wahrscheinlich von den Ureinwohnern Amerikas, wie es richtig heißen müsste. Und Der hat dann Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen singen. Nee, oder? Wahrscheinlich eher nicht. Wobei, der hat ja auch eine Tochter, die sieht ganz gut aus. Ich hab die neulich mal gesehen. Mann, ja. Ein bisschen rau. Aha. Ist doch nicht schlimm. Hey, gibt es eine Bemerkung, dass man, glaube ich, oft manchmal der Einzige, der drüber lacht, aber... Nee, ich lache damit aber nicht so laut. Aus Höflichkeit. Doch ich will gern noch heute zu Adlerauge gehen. Ja, mein roter Bruder wohnt in Arizona. Klar, die Tochter heißt Ramona und der Vater heißt Adlerauge. Weil er hatte die Schnauze voll von so blöden Namen, deswegen hat er seine Tochter Ramona genannt. Das war früher noch anders. Da haben die noch nicht Sneakers getragen. Naja, da war ich ja auch noch nicht so auf der Welt. Das kannst du mir dann besser erzählen, wie es früher war. Gibt es schöne Mädchen und dabei ist eine, die mein Herz nie mehr vergisst. Ich hol mir Ramona in mein Heimatstädtchen. Wenn mein roter Bruder damit einverstanden ist. Ja, das ist doch aber sehr rücksichtsvoll, wa? Hattest du schon mal eine Freundin? Wieso? Na, da wollte ich wissen, ob du das ähnlich gemacht hast, wie der Mensch, der da gerade gesungen hat, dass du erst zu dem Vater hingegangen Vater bist. Vater Adlerauge gefragt. Und gefragt, ob und das dann? Okay ist, wenn du mit Ramona pimperst. Ja, na so direkt nicht. Aber ich habe sie gefragt, ob ich sie mit in mein Heimatstädtchen entführen darf. Ja, durfte ich. Und war ja nicht weit weg, war Ortstarif. Du hast angerufen. Fahrkarte. Kurzstrecke. Eine Kurzstrecke, kann ich weit weg sein. Ortstarif ist jetzt. Was kostet eine Kurzstrecke im Moment? 2,70 Mark. Nicht schlecht. Aber wie aus der Pistole, allerdings oder? Allerdings so. Hätte ich doch länger überlegen müssen. Ja. War ja erschüttert. Ich glaube, ich bin das letzte Mal Bus gefahren, als sie noch eine Marke kostet hat, die Kurzstrecke. Johnny, du musst dich jetzt ruhig von mir verabschieden. Mhm. Nee, eigentlich ist ja deine Aufgabe, mich zu verabschieden. Da schreibst du mir jetzt echt einen Brief, sag mal? Nein, das ist nicht für dich. Es gibt auch noch andere Leute, die Jürgen heißen. Aber du hast eben... Ach ja? Ja, ungefähr 20 Millionen. 20 Millionen? Du spinnst doch. Ich hab die Johnnies, aber nicht die Gästeliste für das Everclear-Konzert aufgeschrieben. Aber du könntest zum Beispiel, wenn du willst, auch hingehen. Morgen? Donnerstag. Donnerstag? Können wir zusammen hingehen. Schreib mich mal ruf. Ja? Na, ich stehe ja plus 17 drauf, also kann ich dann... Wir halten die da wieder für das Alter. Wir wissen natürlich, dass er charmlos... Ne, über 17 heißt das dann. Über 17. Nee, soll ich dich dann noch raufschreiben? Ja. Ja, schreib mich ruf. Ah, das ist aber blöd jetzt. Nee, wir machen das anders. Ach, das ich rufe da extra ist an, blöd, weil... Jetzt ist blöd jetzt. Weil wenn ich jetzt sage, dass ich dich auf die Gästeliste schreiben lasse, dann gehen natürlich am Donnerstag einfach total pfiffige Leute ein bisschen früher hin, sagen, Tach, ich bin Jürgen Kuttner. Und dann kommen sie sonst rein. Und das funktioniert genau zweimal. Die kommen ja nur rein, wenn sie groß und blond sind. Ja. Weil sonst wird er ja misstrauisch. Ich habe vorhin, als die Kinder hier im Studio waren, die haben auch so gesagt, oh, nachher kommt der Kuttner und so. Ich so, ja. Die haben sich echt total, die mussten leider ins Bett, aber die wären echt total gerne noch hier geblieben. Und die haben gesagt, wie ist denn der so? Und so, naja. Was hast du da gesagt? Warum hast du denn das Mikrofon zu ihm gemacht? Nee, ich habe gesagt, hätte man doch alles on air verhandeln können. Nee, ich habe denen schon erzählt, wie du bist und habe nur gut von dir gesprochen. Aber die haben sich dir total anders vorgestellt. Die haben gesagt, du bist schön und groß. So, jetzt mache ich mal das Mikro hier zu. Tschüss, Johnny. Ciao. Tschüss. Ich fange jetzt gleich an mit der Sendung. Ich muss bloß, weil ich zu spät komme, muss ich erstmal meine Musiken sortieren. Oder, ach, hier ruft einer an, dann soll der mal hier meine Musiken sortieren. Nee, dann soll der mal was sagen. Hallo. Ja, hallo, Jürgen. Willst du etwa auch Everclear-Karten gewinnen? Nee, ist vorbei. Nee, ich wollte keine Everclear-Karten gewinnen. Ich wollte bloß auf dein Lied reagieren. Auf welches Lied? Ach so. Auf das Arizona-Lied. Ja. Dann hör mal zu. Ja? Ja, ich höre. Klingt ja voll. Nashville. Was ist denn das? Nee, wenn sie nicht... Das ist die Antwort. Ich verstehe nicht, was der da singt. Das ist die Antwort. Was heißt die Antwort? Vom Vater. Was singt er denn da? Das ist doch... Man versteht das ja nicht. Ist das Westdeutsch oder was? Verstehst du das? Nein, es ist... Hallo? Schwedisch ist das. Schwedisch. Schwäbisch. Schwäbisch. Na, ist ja doch Westdeutsch. Das ist die Antwort von dem Indianerhäuptling. Was singt denn der? Der sagt, hier kommt so ein Typ an und will meine Tochter mitnehmen und ich weiß noch nicht, was ich sagen soll. Hey, alter Schwebe da, am Telefon. Ja? Ja. Was heißt denn, was singen die da? Da singt irgendwas von Stepping Jack from Arizona. Also das ist schon der Vater irgendwie. Das ist gerade die Tochter. Heißt die Ramona? Hallo? Ja? Ist der gestorben? Hallo? Nee. Ja, bist nicht... Ist das, war das Ramona eben? Ja, wahrscheinlich. Aha. Super. Von dem großen Häuptling da. Ja, danke dir. Hast aber schnell reagiert, du. Mhm. Nicht schlecht. Das war eine schwedische Studentenorchesterband. Ach so. Und wie hieß die? Warte mal. Natürlich hieß die... Vikmanska Blackett. Ah ja. Ja. Kennst du eigentlich Nina Lizell aus Schweden? Wer? Ob du Nina Lizell kennst? Nein. Kennst du den? Nein. Schön. Nein. Dann hör mal schön hin. Die werden nachher mal spielen. Ja? Weil der sowieso Bildungsdefizite hebt. Ich danke dir erstmal für deinen Anruf. Ciao. Ciao. Also, dich hat er nicht angerufen. Nee, ich habe auch zu dir Ciao gesagt. Tschüss. Ah ja. Das wäre das erste Mal. Danke. Nabend. Viertel durch. Ach, 17, 18, 22, 18. Ah, 22. Jetzt geht's gleich los. Und dann jetzt ist zack, Trailer, brumm, und dann kommt eine Musik und die Musik ist nämlich, aber hätte er schon hören. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Weine nicht, wenn der Regen fällt. Dam, dam, dam, dam. Es gibt einen, der zu dir hält. Dam, dam, dam, dam. Bei dir sein, dam, dam, dam, dam. Denk daran, du bist nicht allein, dam, dam. Den fand ich so schön. Der ist ja 50 geworden, der alte Kinderschänder, Raffi Deutscher. Der hat, ich hab mal irgendwie so einen Fernsehbericht über den gesehen. Das allerbeste, was ich da über von ihm erfahren habe, das fand ich total klasse, dass er aus seiner Wohnung heraus mit dem Luftgewehr auf eine gegenüberliegende Kirchturmglocke geschossen hat. Und dann hat's immer Boing gemacht und dann sind, zack, zack, kam die Polizei an, Wom, rinn bei dem in die Wohnung und dann steht er da nackt mit dem Luftgewehr in der Hand. Ein bizarrer, toller Anblick, um so eine Sachen beneidigt den. Und dann in der BZ auf Seite 1 sein. Hut ab, Raffi Deutscher. Das finde ich echt prima. Mach weiter so. Das, und damit haben wir jetzt gleich fast den Übergang zum anderen Jubiläum. Nee, das ist jetzt doch zu hart. Aber kann ich auch nichts dafür. Manchmal fallen so komische Wochen und dann passieren ganz seltsame Sachen miteinander zusammen. Zumal diese Marmorstein und Eisenbricht ja sowieso quasi auch eine Hymne war. Also eigentlich so ein Kampflied, wo die im Osten immer und nicht, das war dann oft nicht so toll. Aber Marmorstein und Eisenbricht war schon eine großartige Hymne und insofern ist die Brücke dann auch geschlagen zu Ulrike Meinhof, die ja vor 20 Jahren quasi Selbstmord gemacht hat, oder das war ja irgendwie relativ umstritten. Aber darum habe ich mir gedacht, wir reden heute natürlich nicht über Ulrike Meinhof, sondern man lebt ja sowieso in so einer Welt, wo überhaupt nichts mehr mit irgendwas anderem zu tun hat. Darum dachte ich, werde ich einfach ein paar Ulrike Meinhof Musiken spielen, die irgendwas damit zu tun haben. Und aber über ein anderes Thema reden. Das ist eine gewaltige Herausforderung für viele, für mich auch. Aber warum nicht mal Herausforderungen? Und jetzt hören wir uns erstmal den Anrufbeantworter aus der letzten Sendung an und hören noch nicht Ulrike Meinhof Musik, sondern eher Geisha Punk. Das ist japanischer Girly Punk und die hier heißen zum Beispiel Lolita Nummer 18. Ja. Und sie haben wunderbar den Summertime Blues gecovert. Aber vorher der halbautomatische Anrufbeantworter, den hören wir jetzt. Ja. Der Imperator hat Ihrem Testversuch zugestimmt, General Monk. Vielen Dank, Lord Vader. Was ich heute hier demonstriere, wird eine neue Ära für das Imperium einläuten. Wir werden in der Lage sein, die Rebellen so zu dezimieren, wie wir es damals mit den Jedi-Rittern gemacht haben. Der Krieg des Imperators wird am Ende nur noch im Zeichen des glanzvollen Sieges über die Rebellion stehen. Das Telefon. Hallo, hier ist wieder der Nikolai. Ich wollte sagen, wir haben ein ganz aktuelles Geldproblem, und zwar unsere Telefonrechnung. Ich fand sie gar nicht so schlimm, aber meine Mutter hat sich aufgeregt, dass sie so hoch sei. Und jetzt zwingt sie mich immer, jedes Gespräch aufzuschreiben. Hallo, hier ist Anja. Also zum heutigen Thema habe ich eigentlich nicht viel zu sagen. Ich hatte noch ein neues Thema. Und zwar, wenn man was nicht versteht, warum sagt man immer, ich verstehe nur Bahnhof? Was heißt der Anrufbeantworter, ey? Kottner, ey. Ach ja, ich bin ja auf Bahn zum Schloss drauf. Ja, das dauert ja nicht mehr lange, noch ein paar Minuten, dann bist du drauf. Ey, pass auf, warte, ich weiß jetzt ja nicht mehr, was ich fragen wollte. Okay, scheiße, dann geht er da quatschen tut, ey. 130 Mark, 120 Mark in der Woche, ein bisschen dünner, wa? Also ich hab viel weniger zur Verfügung, wa? Bin starker Raucher, rauche drei Päcken am Tag und naja, muss nur mit 3,40 am Tag auskommen, wa? Ich weiß nie, wie du das machst, Alter, ey. Aber ich finde nicht in Ordnung, gehört, okay, mach weiter so. Gösters lustige Instrumente, Teil 7. Die Maultrommel, die aus hygienischen Gründen nicht vor dem Kauf ausprobiert werden darf. Deswegen stelle ich sie mit einem Tokotronic-Cover vor. Maultrommelhändler, ihr seid Schweine. Maultrommelhändler, ich verachte euch. Es ist gar nicht so leicht, Musik zu machen. Darüber könnt ihr natürlich nur herzlich lachen. Hier ist der Andreas 28, hallo, ich habe einen Tipp für alle Leute, die kein Geld haben. Es gibt einen Beratungsservice in Berlin, der sagt einem genau, wo man noch alles rausquetschen kann und super sparen. Der heißt Wissenschaftssenator Radunski und der holt aus der Mark mindestens 1,50 raus. Kurz nach dem Scharfsten finde ich ja die Anrufe, die sich über andere Hörer beschweren. Die musste viel schneller raus. Nein, ich bin's, Britta. Hi, ich suche Lemmy. Ich habe versucht, mich anzupassen. Meine Liederlichkeit, fragt nicht wie, singt Lieder. Bei euch hörte ich nur den dumpfen Glockenschlag alter Kirchen. Soll ich blind verprassen die heilige Moral und glücklich sein wollt ihr? Ich frag euch, wie lange könnt ihr es noch glauben? Mich fragt ihr nicht. Ich hab versucht, mich anzupassen und werde es nicht lassen, mich dem Wind anzuvertrauen, dem Sturm. Denn wartet nur, balde ist die Natur auch ein Punker. Hallo, hier sind Katrin und Markus aus Pulsen und wir möchten ganz lieb Kurtner und Nicole grüßen. Don't give me your problems! So, also, so hört sich der halbautomatische Anrufbeantworter an. Wer sich in der nächsten Woche selber hören wollte, der müsste heute hier beim halbautomatischen Anrufbeantworter anrufen. Der hat dann, ich weiß nicht, wann der anfängt zu arbeiten, vielleicht so gegen 11. Der hat dann in Potsdam die Telefonnummer 721-39-32, kann man sich schon gleich mal notieren. Meine Telefonnummer ist hier. Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer. Vorwahl 0331 für Potsdam, 74 81 110. So, und jetzt wird der Sommer begrüßt von mir und von Lolita Nummer 18. Echt eine total nette japanische Girly-Punk-Band. Summertime Blues. Oder jetzt Nachrichten. Genau, 22:30. Fritz, Kurzinfo. Protest. Mehr als 1000 Beschäftigte des öffentlichen Dienstes haben am Abend in Frankfurt-Oder gegen die Bonner Sparpläne demonstriert. Zugleich wandten sie sich gegen die unnachgiebige Haltung der Arbeitgeber in den laufenden Tarifverhandlungen. Asylurteil. Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hat heute das geltende Asylrecht im Wesentlichen für verfassungsgemäß erklärt. Enttäuscht äußerten sich Menschenrechtsorganisationen. Einspruch. Die Kampagne gegen Wehrpflicht hat beim Deutschen Werberat Beschwerde gegen die Plakatwerbung der DASA für die internationale Luft- und Raumfahrtausstellung in Berlin-Schönefeld eingelegt. Es sei abstoßend und sittenwidrig, mit kindlichen Motiven für Geräte des Todes zu werben, heißt es in dem Schreiben. Lichtblick. Auf Drängen der UNO haben sich Ghana und Sierra Leone heute bereit erklärt, mehrere tausend Bürgerkriegsflüchtlinge aus Liberia aufzunehmen. Die Menschen waren tagelang auf zwei Schiffen unterwegs. Kinderschänderprozess. Nach 2,5 Jahren sind heute die Flachslanden-Prozesse zu Ende gegangen. Das Landgericht Ansbach verurteilte den letzten der insgesamt 13 Angeklagten wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern zu 4 Jahren und 9 Monaten Haft. Wetter. Nachts um 9 Grad, morgen wolkig mit Aufheiterungen, meist niederschlagsfrei zwischen 16 und 19 Grad. Fritz präsentiert Gosch, Artistic in Concert. Das heißt, Zirkustheater mit fetzigem Rock. Das heißt, Musiker als Schauspieler, Schauspieler als Clowns, Clowns als Artisten, Artisten als Komiker, alle als alles. Kurz, ein Rockzirkus der goschigen Art. Gosch mit ihrem neuen Programm Chuck Eddie Bobo. Yes! Vom 22. bis 31. Mai täglich im Huxleys Berlin. Präsentiert von... Zacko, und schon ist er 22.33 Uhr. Und wer jetzt durcheinander ist, die Sendung ist die Sendung jetzt. Yes, that is the sound created by... Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, bevor wir jetzt zu Davids Zusammenschnitt von der letzten Sendung kommen, schnell nochmal hier so ein bisschen Geisha-Punk. Sind jetzt Droop heißen die. Droop. Sehen auch total klasse aus, total japanisch. Was man ja leicht an den Augen sieht. Und dann haben die aber auch so nette Fotos, die irgendwie voll gestaucht sind, so in die Breite. Super sympathisch. Und Droop, also das ist so eine komische Single, die ist bei Alternative Tentacles erschienen und wird hier in Deutschland über Eva vertrieben. Unbedingt empfehlenswert, 6 Songs und das jetzt We Are Baby Droop. Oh, das kracht, oder? Und gleich, wenn die singen, ey, super. Kuttner, Teil 1. Ey, na, das dauert aber ganz schön lange hier, wa? Wir können ja nicht die ganze Zeit so verplempern. Hast du denn Rede, ey? Die Sozialämter sind auch nicht mehr das, was wir waren. Hast du schon mal Sozialhilfe beantragt? Ey, hallo? Du nicht? Das ist natürlich, man muss es schon sagen. Ich bin ja nun nicht wirklich Sozialhilfeempfänger. Ich bin ja eher so. Also hast du nur oder nicht? Ja, klar. Ja, sagst du gleich. Und jetzt? Was machst du jetzt hier? Relativ geldlose Situationen. Ah, aber ja, was gemeinsam, wa? Ey, ich hoffe ja nur, dass wir mir nicht gleich hier eine ABM-Stelle aufdrücken, wa? Ja, was machst du beruflich? Ja, ich war Privatdetektiv bis vor kurzem, wa? Du bist ja der David. Ah, genau der, Tag. Wa? Ich hab mir halt gedacht, wa, bis du keinen Job hast, wa, ist halt zur Soze, wa? Und dann kriegt man übergangsweise Sozialhilfe. Aber genauestens, wa? Das ist schon aber echt ein herber Kampf, überhaupt erstmal ranzukommen an die Sozialhilfe, oder? Na, bist du wohl selber, wa? Ja. Aber hast du manchmal so Angst vor wirklicher Armut? Nee, war also nichts vor der wirklichen Bierarmut, war. Ja. Also da wird Aldi gibt. Also ich meine, wenn man jetzt zu Aldi geht und ein Sixpack kauft, kommt man ja deutlich billiger als mit eben Glas Bier in der Kneipe. Ah, allerdingsens, wa? Super. Ey, dann deine Stimme geht auch, wa? Du bist doch der Kuttner, wa? Der Moderator da, ja. von Fritz, wa? Ey, ich find's aber schön, dass du aufmerksam zuhörst. Das passiert ja viel zu selten. Ja. Na, was machst du denn hier? Haben sie dich gefeuert oder was? Ja. Haben sie sich irgendwie gesagt, Kuttner, der bringt's nicht mehr oder warum? Warum? Weil der arbeitsscheu ist, asozial, faul. Ja, das kennen wir doch, ist doch das alte Lied. Die haben doch alle kein Geld mehr, ist aber, ey, alle sparen sie, wa? Ey, bald gibt's auch keine Soze mehr, sagt ja jetzt schon, ey. Warum denn nicht? Das ist doch logisch, wa? Also kein Schwein arbeitet mehr, wa? Wo soll denn der erste Schotter herkommen? Nee, du meinst es doch, du hast doch so einen ironischen Unterton. Ah, also das stimmt ja schon. Also einerseits sieht ja schon alle den Bach runter, würde ich mal sagen, wa? Aber andererseits gehst du dann die Leute, wa? Hier, die greifen alle die Soze ab, obwohl sie ja nicht brauchen, wa? Ich zum Beispiel auch, bin ich ganz ehrlich, wa? Ja, ist klar, ja? Und du hast ja auch schon die Hunde in den Schäfchen am Trocknen, wa? Ja, ist ja nicht so, dass ich jetzt wirklich verelendet wäre. Ja, aber immer nur arbeiten ist ja auch scheiße. Trotzdem denke ich, ist es aber vielleicht, Riechst du das auch, sag mal? Ja. Ist denn das bloß? Oh, ist das sauer, du. Das sind bestimmt die da drüben. Ja, das riecht hier ein bisschen nach Teenager-Schweiß. Oh, das sind smells die. Like Teen Spirit. Ey, da kannst du mal sehen, wa? Ey, noch keine 18 und schon auf Soze. Ei, vielleicht sollte da doch mal jemand ein bisschen mit Wasser werfen, wenn die jungen Menschen so außer Rand und Band geraten. Was willst du machen, wa? Deo wechseln. Nummer 15, Herr Kuttner, bitte! Ey, du bist ja vor mir dran. Tschüss. Tschüss. Bye bye. Bis nächste Mal. Viel Spaß. Was natürlich klasse ist, David hat mir vorhin erzählt, er war heute auf dem Sozialamt und hat mir geflucht, dass er 100.000 Papiere mitbringen musste. Gut, das war der Nachtrag zur letzten Sendung. Der Verhör spielte Nachtrag zur letzten Sendung. Wir sind jetzt aber nicht mehr in der letzten Sendung, sondern horch, horch, horch, staun, staun, staun. Der Lateiner würde sagen, sick, sick, sick. In der heutigen Sendung. Und die hat ja wieder ein eigenes Thema. Hat vor allem erstmal die Telefonnummer 74 81 110 in Potsdam. Potsdam hat die Vorwahl 0331. Ich rede nochmal ganz langsam für Leute, die nicht so schnell schreiben können. 74 81 110 ist meine Telefonnummer hier. Und das Thema lautet Fallen stellen. Ob ihr zum Beispiel tolle Fallensteller seid und ob ihr schon mal in geglückter Art und Weise jemandem anders eine Falle gestellt habt, in die ihr wirklich voll reingetappt ist, oder was natürlich auch sehr schön ist, weil das Schadensfreudebedürfnis der Zuhörerschaft und unter Zuhörern ist in aller Regel das Schadensfreudebedürfnis extrem verbreitet, befriedigen würde, ob ihr selber schon mal in Fallen reingetappt seid, die euch gestellt wurden. Also wieder mal Geschichten, wie sie das Leben schreibt. Das bringt mich gleich zu assoziieren und rumzuspinnen. Ich habe früher beim Rias, ich habe es immer so einen komischen, ach ja, das war mit, ach, ich weiß nicht mehr, ach, wie hieß denn der? Wie hieß denn der? Geschichten aus dem alten Berlin. Mal sehen, ob jetzt hier jemand ist, der weiß, wie der von Geschichten aus... Hallo? Ach Kinder, das macht aber keinen Sinn, anzurufen und nicht ranzugehen. Hallo, wer bist denn du da? Bin ich das hier? Nö, bin ich nicht. Hallo? Hallo. Wer bist denn du? Melanie, kennst du jemanden, der wissen könnte, wie der Typ von Geschichten aus dem alten Berlin hieß früher? Frag mich nicht so eine schweren Sachen. Oh Mann, aber ich kann dich doch nicht immer nur leichte Sachen fragen. Darf ich dir eine Falle stellen? Mach mal. Nimm mal einen Zettel und einen Stift. Mach ich, warte gleich. Ja? Hab ich. Schreib auf, Cottbus. 42, 50, 64. Hab noch zwei Karten für das Konzert am Donnerstag, nicht loswerden in Berlin. Was ist denn das jetzt? Zwei Everclear-Karten? Na, für dieses Konzert da. Ja, das war schon, war Johnny vorhin, was? Für die beiden Karten möchte ich loswerden. Den Rockpalast-Karten. Ja, genau. Und ich weiß nicht, wie oft ich bei euch jetzt schon angerufen habe und euch eigentlich bitten wollte. Also da muss man nicht anrufen. Ich will das hier nicht vermitteln. Ich bin echt ein schlechter Immobilienmakler. Und ich bin auch ein schlechter Mobilienmakler. Aber ich habe jetzt meine Telefonnummer kundgegeben und hast habe gesagt, richtig. Wo es geht und hoffe, dass also, jemand abruft. Da kann man in Cottbus, was hat die Vorwahl? 0335 war oder so? 0355. 0355 ist ja. Cottbus. Und 42, 64. Und du verschenkst die so, ja? Nein, ich verschenke die nicht. Ach so. Ich will die nur zum Einkaufspreis wieder los. Ach, da muss man die sicher abholen, wa? Da kommen ja noch die Fahrtkosten dazu. Ich schicke die auch. Ach so. Kein Thema. Und dann muss man aber einen Verrechnungscheck zurück? Naja. Ja, wie macht man das, dass man da ja sein Geld kriegt? Vielleicht findet sich ja jemand in Cottbus. Ich bin immer so misstrauisch bei so postalischen Geschäften. Vielleicht klappt's ja. Hm? Ja, alles klar? Ja, gut, war eine danke. Gute Falle, ja? Ja, war eine gute Falle. Tschüss. Okay, tschüss. So, hallo, wer bist denn du? Hey! Hey, glaub nicht. Hallo, Kuttner. Hier ist Lieber, wenn du noch ein bisschen gezögert hättest, zack, hätte ich das Mikrofon geschlagen. Das wäre eine verdammte Falle gewesen. Gewissermaßen, das Mikrofon schlagen den Hörer meinen, wie Sack und Esel eben. Wobei du jetzt in dem Fall der Esel bist. Nee, so eine Falle. Wie heißt du? Ich bin der Klaus. Aha, Tag Klaus. Ja. Wie heißt denn der Typ von den Schichten aus dem alten Berlin? Ewald Wenk. Ewald Wenk, woher weißt du das denn? Ich bin ein älterer Jahrgang, ich habe das damals noch gehört. Super, ach, ältere Jahrgänge sind so sympathisch. Wisst du, warum ich das immer gehört habe? Davor kam mal Schlager der Woche. Ja, darum habe ich das wahrscheinlich auch immer gehört. Ja, klar. Das war ja so die Erfindung jugendgemäßer Musiksendungen im Radio überhaupt, ne? Ja, und dann kam noch Hey Music und so weiter. Und dann kam Hey Music. Ja. Kennst du auch alles. Hey Music kenne ich auch alles. Finde ich ja spitze. Ja. Und dann, was kam dann? SF Beat. SF Beat, ja. Ja, da habe ich ja was, hey, das ist komisch, da was heute mein Chef ist, habe ich damals immer im Radio gehört. Der traut sich heute aber nicht mehr ran, weil er wahrscheinlich an der Zielgruppe vorbeisprechen würde. Ja, was kam dann? Eigentlich kam dann schon Ready for You irgendwann, ne? Das kam dann, aber da kam ja auch Radio 100 noch, gleichzeitig. Radio 100? Nee, kenn ich nicht. Kennst du ja nicht. Radio 100, nee. Ah. Der Treffpunkt war noch ganz gut. Treffpunkt war auch ganz gut? Ja. Ach Mensch, jetzt sind wir aber ins Schwärmen geraten, war, oder? Früher war schön, oder? Ja, war schön. Früher war prima. Früher war klasse, ja. Also bist du jemand, der Nina Lizell kennt? Nina Lizell? Den Namen habe ich schon gehört. Ja, Nina Lizell ist eine ganz großartige Schlagersängerin. Ja. Die war früher im Ostfernsehen immer zu sehen. Oh, die war so, wie Dean Reed aus Amerika kam, wobei der aus Schweden. Da weiß man ja nicht, ob die wirklich aus Schweden kam. Oder ob sie die bloß blond gefärbt hatten. Nee, so Ostfernsehen war damals nicht so angesagt bei uns. Von wo kommst denn du? Berlin. Westen oder Osten? West-Berlin, ja, ja. So. Also geboren bin ich eigentlich gar nicht in Berlin. Und du durftest immer an den Osten kicken? Ich durfte schon, aber die Programme, die haben mir nicht so gefallen. Na was denn, Schnitzler war doch super. Karl-Gerhard von Schnitz. Na wobei, da habt ihr immer Löwenthal gehabt. Ja, der war auch nicht schlecht. Der war auch nicht schlecht. Ich hab den habe ich auch nicht gesehen. Nee, ehrlich das nicht? Das war nicht meine Welt. Nee, nee. Ach Gott, was habe ich gerne Schnitzler gesehen und was habe ich gerne Löwenthal gesehen? Also Schnitzler sehen war ja schon fast Masochismus. Ja, und weißt du, was auch prima war? Bundestagsdebatten. Was habe ich gerne gesehen früher? Während heute ödet einen die an, weil man sitzt davon betroffen. Ja, ist ja kaum einer da, oder? Ja, das ist das Blöde. Erstens ist keiner mehr da. Die leere Halle. Ja, nee, das ist echt immer doof. Man kickt in so einen leeren Wartesaal drin. Ja, vor allem fehlen ja die ganzen Leute, die jetzt richtig die Stimmung bringen. Ja, und dann erzählen die so Ja, richtig, war. Wehner war doch immer großartig. Ah, Wehner und Brandt und so, wenn die richtig durchgelegt haben. Ja, prima. Ach, das, also, siehst du, wieder alles Werteverfall. Ja, wir hätten auch früher leben wollen, oder? Verdammte Falle, was? Ja, außer dass wir auch früher ein bisschen gelebt haben. Ja, ja. Kannst du mit Ulrike Meinhof was anfangen? Ja, klar. Ja? Ja. Nicht, dass ich damit was zu tun hatte, aber die ganze Bader-Meinhof-Sache, die ist ja total. Ja. Fällt ja eigentlich total in den gleichen Zeitraum. Diese ganze Problematik. Genau wie Schlager der Woche. Ja, das waren so zwei Sachen, die Leute, die von Schlager der Woche betroffen sind, sind von Ulrike Meinhof betroffen. Ja, richtig. Ich hab neulich war in der Taz, das war irgendwie prima, in Taz, vier junge Menschen unterhalten sich über Ulrike Meinhof. Und dann steht echt so ein großartiger Satz drin, wie Ulrike Meinhof hat eine ganz klare sozialistische Gesellschaftsbild als Utopie, das für mich heute nicht so. Und jetzt kommt's, ich weiß konkret, was ich nicht will. Und jetzt, ich weiß konkret, was ich nicht will. Und da finde ich, ein super Weltbild kommt jetzt. Ich weiß konkret, was ich nicht will. Keine Atomkraft, keine Studiengebühr. Hä? Ja. Da ist die Welt in Ordnung. Fand ich schon prima, hat mich sehr beeindruckt. Und darum habe ich mir gedacht, werde ich heute ein bisschen Ulrike Meinhof-Musiken spielen. Also Ulrike Meinhof-Musik sagt mir ja nichts. Siehst du? Ich habe auch eine Weile überlegt, aber es gibt schon ein paar Sachen, die entweder direkt oder indirekt mit ihr zu tun haben. Der Folgende. Ja, Hannes Wader war oder sowas? Nee, ja nicht Hannes Wader. Zum Beispiel Chumbawamba. Chumbawamba kennst du? Kenne ich, ja. Das Konzert hat sich jetzt verschoben. Die findet erst am 30. Mai statt. Hier, wahrscheinlich im Lindenpark irgendwo. Ja. Die haben eine Platte, die heißt, wie heißt denn die? Slap? Und da heißt der erste Titel Ulrike und der letzte heißt Meinhof. Nicht schlecht, oder? Ja, kenne ich aber nicht. Und dann singen sie so ja von Ulrike, ja? 10.000 Deutschmarks to hand me over. Na, liebe. Prima. Who wants to be a green MP? Wer will ein grüner Bundestagsabgeordneter sein? Ich nicht. So, jetzt Chumbawamba. Ich danke dir für deinen Anruf. Ja, ich danke dir auch. Tschüss. Tschüss. You sometimes wonder and you sometimes wonder. 10,000 Deutschmarks to hand me over. Oh, you sometimes wonder and you sometimes wonder. You can make a living sometimes wondering. So, Chumba Wamba. Slap von ihrer wahrscheinlich schönsten Platte. Der Song hieß Ulrike. Wir werden auch noch den Nachnamen hören. Meinhof. Jetzt telefonieren wir aber. Ich sage mal die Telefonnummer 7481 110 in Potsdam. Das Thema lautet Fallen stellen. Also entweder Fallen, die ihr gestellt habt oder Fallen, die euch gestellt wurden. Ist das ungefähr angekommen? Ich glaube ja. Ich hoffe ja. Tach, wer bist du? Nee, du bist Ronny. Ja. Hey, ich habe vorher schon ein bisschen recherchiert. Von wo aus rufst du an? Telto. Super. Ach, au, Ronny, ich muss die Nummer vom halbautomatischen Anrufbeantworter nochmal durchsagen. Oder kennst du die? Nö. Ach, schade. Das finde ich immer schön, wenn Radio ein bisschen demokratischer wird und der Anrufer auch sich dran beteiligen kann. Ja, ich höre zum ersten Mal zu. Zum ersten Mal? Ja, Fernseher ist am Arsch. Ich weiß nicht, wie ich ihn rauskriege. Ach, das ist ja bitter. Und jetzt hast du da den am Tuner rumgedreht vom Fernseher und ist ein Radio draus geworden, oder was? Ja, so ähnlich. Gut. Ronny, Thema ist Fallenstellen. In Telto, ist es da noch sehr verbreitet? Naja, anders kommen wir ja nicht an unsere Nahrung. Ach, die Nummer? Ronny? Ja? Ich hab doch die Nummer vom halbautomatischen Anrufbeantworter ja nicht gesagt. Dann darfst du doch. Ja, mach ich ja schon. Ronny, du musst mich jetzt hier nicht so maßregeln. Ja, dann sag du endlich mal die Nummer vom halbautomatischen Anrufbeantworter. Nein, du lass mich doch mal nachdenken. 721 39 32. In Potsdam, 0331 ist die Vorwahl von Potsdam und dann 721 39 32. Dafür ist, man muss, wenn man jetzt anrufen will, noch eine Minute warten, der ist eben mal pipi, wenn ich das recht einschätze. So, Ronny, in Telto, ihr alten Fallensteller, ja? Ja. Ja. Ronny, du bist echt ein Gesprächspartner, wie man ihn sich wünscht, wie aus dem Bilderbuch. Ja, jetzt sagen andere auch immer zu mir, also. Ja? Da muss was dran sein. Ich nehme an, die nennen dich da den Quatschkopf in Telto. Ja. Ja. Ja? Naja, so ähnlich. Ja. Hast du denn schon mal eine Falle gestellt? Naja, wie gesagt, wir kommen hier nicht anders an unsere Nahrung ran. Na, dann musst du das aber auch mal ein bisschen konkreter beschreiben. Ja, wir stellen uns immer. Wobei Telto, da kommt doch so eine Rübchen her. Teltoer Rübchen kenne ich immer. Ja, das. Aber die werden doch nicht mit Fallen gefangen, oder? Nee, die nicht, aber wir stellen uns immer hinter den Kanal. Und da warten wir mal, bis die Berliner kommen. Und dann rauben wir sie aus. Ja gut, da jetzt war es die Überschrift. Aber jetzt sagen wir mal, früher haben sie gewartet, bis die Mammuts kommen und haben die dann ausgeraubt. Aber das war ja nicht so einfach, sondern haben die Fallen gestellt. Haben zum Beispiel Gruben gegraben. Ja, was macht man denn da in Telto? Ja, da haben wir so einen Kanal, da fallen die alle rein. Und damit wären wir bei Fallen, wa? Sag mal, ja. Du fährst aber auch ein bisschen so unmittelbar auf unmittelbaren Wortwitz ab, oder? Kann das sein? Ja, eigentlich schon. Ja, der Teltower ist ja überhaupt scheinbar ein voll gewitztes Völkchen. Ja, der lässt sich ja nicht die Buttern vom Brot nehmen. Nö. Ja, und gerade nicht vom Berliner. Nö. Ronny. Ja. Dann nimm mal Haltung an, ja? Gut. So, die Gespräch ist jetzt zu Ende. Rühren. Okay. Tschüss, Ronny. Tschüss. Ja, der Teltower, du, der hat's faustdick hinter den Ohren. Tach, Ron. Du rufst aus Potsdam an. Ja, ich bin richtig in Potsdam. Ich lebe schon seit ganz, ganz vielen Jahren in Potsdam. Seit wie lange? Was? Wie lange? Ja, so lange, wie ich hier lebe eigentlich. Ja. Ach so, ich habe irgendwie seit 4 Jahren verstanden. Was hast du verstanden? Seit 4 Jahren. Nee, reicht nicht. Also, da ist schon richtig viel Zeit vergangen. Was muss man? Da, hä? Hä? Ich glaube, irgendwie haben wir eine Rückkopplung, was hier liegt und eine Tür zu machen. Das ist aber zum ersten Mal, dass man mit Tür zu machen die Rückkopplung vermeidet. Meine ist so, meine Tür ist so. Naja, glaube ich. So, du müsstest einfach versuchen, glaube ich, lauter zu sprechen. Ich gebe dir Mühe. Ja, Ron, brüll mal richtig so, ja? Was bist du vom Beruf, Ron? Ich so, ja, E-Ingenieur. Was, E-Ingenieur? Elektroingenieur. Ja, da kommt man doch ohne Brüllen nicht aus, oder? Naja, man muss ab und zu mal. Siehst du? So. Sag doch mal, wie kommst du auf die Meinhof? Ja, das sind zwei Jubiläen in der letzten Woche, die mich irgendwie sehr interessiert haben. Ich fand auch diesen Zusammenfall von Ulrike Meinhof, Todestag, und von Drafi Deutscher Geburtstag, fand ich irgendwie interessant oder bemerkenswert. Und darum dachte ich mir, werde ich ein bisschen Drafi Deutscher spielen und werde ich ein bisschen Ulrike Meinhof spielen. Ah, Ulrike Meinhof ist natürlich total interessant. Ich musste mal eine Story erzählen. Ich war vor ein paar Jahren in Edinburgh, in Schottland. Und da sind wir ein bisschen nördlich durch die Gegend gedüst. Und ein total verregneter Tag, wie man so in Schottland sich so vorstellen kann. Ja. Und da haben wir so eine getroffen, die hieß Ulrike Meinhof. Ne, was für eine Band? Eine Rockerband, hast du gesagt? Nicht eine Band, eine Truppe. So muss man sagen. Eine Rockertruppe, die mit Motorrädern durch die Weltgeschichte gefahren ist, auch ihre richtige Lederjacken anhatte und hinten halt Ulrike Meinhof drauf. Und, hast du dich mit denen unterhalten? Wir waren natürlich total beeindruckt, wie die überhaupt auf diesen Namen kamen. Haben dann gedacht, eigentlich, die haben sich diesen Namen ausgedacht, weil es halt diese Top-Terroristin, Spitzenkandidatin aus Deutschland gab. Und haben uns das angeguckt und haben uns mit den Leuten unterhalten, aber die kannten leider nichts von Ulrike Meinhof. Und da waren wir ein bisschen enttäuscht, aber ja. Es war ganz lustig. Die sind ja jetzt noch vor ein paar Jahren später in Potsdam vorbeigekommen, haben uns so eine Schottlandfahne an der Tür gehangen, weil wir leider nicht zu Hause waren. Aber so ist vielleicht eine lustige Ergänzung zu dem, was du mit Ulrike Meinhof vielleicht machen würdest. Ja, ich will ja nichts damit machen. Ich will jetzt ja darüber auch nicht diskutieren. Ich finde bloß, dass man, dass es einfach so eine Person ist und einen, jetzt auch wegen dieses Datums, die man vielleicht einfach zur Kenntnis nehmen sollte. Und da muss man, ja, aber da gibt es auch nichts zu dozieren oder zu erklären, wen es interessiert, der muss sich selber kümmern, finde ich. Ja. Das finde ich schon ganz prima. Und dann finde ich aber so eine Sätze, ich weiß, was ich nicht will, keine Atomkraft und keine Studiengebühren, finde ich einfach irgendwie beeindruckend. Das ist schon super, das stimmt. Ich danke dir für deinen Anruf, ja? Ja, okay, tschüss. Tschüss, Ron. Ansonsten lautet das Thema der Sendung, ist klar, jetzt seid ihr natürlich irgendwie alle verwirrt, aber ist zusammenhangslos. Aber das finde ich, glaube ich, Zusammenhangslosigkeit ist, glaube ich, durchaus ein positiver Wert. Jedenfalls für mich lautet das Thema Fallenstellen. Und jetzt sind gefragt Leute, die selbst aktive, hochprofessionelle, ausgebuffte Fallensteller sind und Leute, die selbst schon Opfer von Fallenstellerei wurden. Daniel Boone zum Beispiel war eher ein Trapper, ein Fallensteller. Tach, wer bist denn du? Hallo? Hallo? Ja, mir wurde jetzt hier wieder offensichtlich eine Falle gestellt. Ich sage noch die Nummer vom halbautomatischen Anrufbeantworter. 721 39 32. Da kann man Fallenstellergeschichten auf Band sprechen. Die werden da aufgezeichnet und so zusammengeschnitten und wir hören sie uns dann gemeinsam an Beginn der nächsten Sendung an. Tach, wer bist denn du? Ach, hallo. Tach Kuttner, wa? Tach. Tag, Christoph. Mensch, ich bin total überrascht, dass ich jetzt hier, ich hab mir gerade hier rum, naja, okay. Ja. Aber Christoph, sag mal, du kannst doch nicht anrufen, in der Hoffnung nicht ranzukommen. Doch, ich war in der Hoffnung. Nein, ist doch aber Quatsch, du bist Schüler, wa? Das ist so, ist klassisch. Ja, du hast ja, du sitzt da, ich hab ja noch stehen Schüler, aber wenn doch. Die sich dann auch immer noch so verhalten wie Schüler im Russischunterricht und immer total schockiert sind, dass sie jetzt, naja, dann weiß ich, wie im Latein oder was ist denn dein gruseligstes Fach? Mein gruseligstes? Ja. Sprachen. Na, sag doch, das war na, jetzt Russisch. Französisch. Na, warte, na, was ach, und jetzt hier noch anfangen, Krümel zu kacken, ja? Total überrascht sein, nichts zu sagen zu haben und dann aber Haare spalten wollen. Christoph. Ja. Wir sind hier nicht in der Schule. Und wenn man anruft, du hast dich quasi gemeldet, verstehst du? Ja. Dann kannst du dich wundern, dass du dran kommst. Ja, tut mir so, leid. So, jetzt komm mal bitte nach vorne hier an die Tafel. Ja, okay. Ja, jetzt stell dich erstmal ordentlich hin. Ja. Stehst du? Ja. Ja, steck dir mal das Hemd ordentlich in die Hose. Ja. Wie siehst du denn überhaupt aus? Lotterlich. Ja. Mit zerzausten Haaren. So, Christoph. Und du hast dich jetzt beworben und willst eine lustige Fallensteller-Geschichte hier zum Besten geben. Geschichte. Jetzt habe ich gehört, jetzt verfange ich, siehst du, vor Aufregung und vor Wut fange ich so an, die Zischlaute zu verwechseln. Aha. Geschichte, habe ich eben gesagt. Und das klingt total eklig, oder? Sag du mal Geschichte. Geschichte. Klingt das widerlich. Setzen. Christoph. Ja. Du wolltest jetzt eine lustige Fallensteller-Geschichte erzählen. Ja, unter anderem ist das so. Nee, nicht unter anderem. Würde mir voll reichen. Ja. Oder wolltest du jetzt dein ganzes Leben hier ausbreiten, Christoph? Na, das kann ich auch machen. Dein ganzes Klenet vom Französischunterricht überschattetes Leben? Was soll denn das schon wieder, wieso Klenet Leben? Wie alt bist denn du? Na, rate mal. Nee, 15. Ja, hast du aber Glück gehabt. Wenn ich jetzt laut geraten hätte, hätte ich 12 gesagt. Wäre wahrscheinlich schwer erniedrigend gewesen. Ja, okay. Siehst du, also 15. Hältst du 15 Jahre für ein großes Leben? Würdest du dich mit Napoleon vergleichen wollen? Nee, das nicht, aber na, ich meine das mal. Das klang so wieder mit dem Unterton so herabsetzen, wisst ihr? Nicht herabsetzen, sondern sachlich. Du darfst jetzt Sachlichkeit nicht mit Wertungen verwechseln. Na, okay. Wenn ich sage, du hast ein kleines Leben und ich habe ein Leben, was mindestens doppelt so groß ist und dann gibt es aber noch Leute, die haben noch größere Leben. Ja, ja. Dann muss man nicht zugeben. Ja, ich auch zu. Ja? Nächstes Jahr ist dein Leben zum Beispiel schon wieder ein kleines Stück größer geworden. Ist doch schön. Ja, finde ich auch. Ja, aber man kann die gleich alle haben. Ja, stimmt. So, Christoph, jetzt erzähl mal deine Fallenstellergeschichte. Geschichte. weil ich hab mal so nachgedacht, war so in meinen Gedanken gewühlt und hab so... Oh, gedacht, Christoph, jetzt mach mich nicht verlegen mit so einer Öffnung. Hoi, hoi, hoi, möchte ich da sagen mit einem wertenden Unterton. Staun, staun. Ja, dass ich so festgestellt habe, dass ich so richtig eigentlich irgendwelche psychischen Fallen, ja, ich kann, ja, Sag mal bitte nochmal. Psychisch. Ja, auch wieder eine schwere Zischlautverwechslung. Ja, für dich extra. Psychisch, Dass ich immer irgendwelchen Tieren Fallen gestellt habe oder so, weißt du? So, immer, naja, da war ich immer noch kleiner, aber... Von wo aus rufst du an? Was? Von wo aus rufst du an? Aus, am Rande Berlin, also das ist gerade so, und das ist noch Buch, ich weiß nicht, Pankow, weißt du, so. Ja. Ja, wieso? Und was für Tieren hast du da Fallen gestellt? Naja, das war nicht immer hier, das war zum Beispiel auf dem Bauernhof, da kommt wieder meine Schadenfreude hoch, da habe ich mich total gefreut, weißt du, da waren so lauter junge Katzen und ich wollte die irgendwie immer, weißt du, so Katzen und so, naja, kennt man ja, und... Wie, was denn? Was wolltest du denn jetzt mit den Katzen? Naja, was man mit Katzen halt so macht, weißt du, also... Christoph, jetzt erzähl mir mal, was man mit Katzen macht, aber erzähl ganz langsam, so, dass ich dich rechtzeitig rausschmeißen kann. Streicheln, Futter geben und so, weißt du, also... Und die sind mir immer weggerannt, durch so ein Schlupfloch. Und dann sind sie wieder, waren ein bisschen doof, nach einer Weile wieder rausgekommen. Und dann habe ich irgendwie eine Scheibe davor gestellt. Und die Katze ist voll gegengerannt und das fand ich total lustig. Ist zwar ein bisschen böse jetzt, aber war wirklich lustig, wie die Katze da so... Aber irgendwie war das doch ganz... Das war unabsichtlich eigentlich. Ja. Aber also Christian, wenn du jetzt so eine Geschichte erzählst, verstehst du doch nicht, dass ich eingangs dein Leben als eher klein beschrieben habe? Ja, okay, das war jetzt ein bisschen primitiv. Nee, nicht primitiv, sondern doch. War, nö, zentral, doch, aber vielleicht zentral für dein Leben, aber zentral eben für ein eher kleineres Leben. Den wirst du zugeben müssen. Ja. Christoph, gib jetzt bitte öffentlich zu. Ja. Damit wir hier in Frieden voneinander scheiden können. Nee, ich wollte noch sagen, dass ich habe gestern dein zweimal Klingeln gesehen, wisst ihr? Ja. Und war ja ein Zutaster, den Österreicher da verarscht. Wie funktioniert denn das da? Du rufst die Leute an, ja? Und das war, lass mich raten, du hast das vorgestern gesehen. Ja, schön. Ja, aber... Ja, stimmt, ja. Nee, habe ich gar keine Lust, jetzt drüber zu reden. Nee, und da war ein Henning, ja? Und der spielt am 24. im Zosch. Also, weiß ich, musst du mir nicht sagen. Kommst du hin, oder was? Kann ich ja selber sagen. Ian Henning spielt am 24. im Zosch. Ich danke dir für deinen Anruf, ja? Tschüss. Hallo, wer bist du da? Ja, Taschen, wa? Ich möchte mich erstmal über den vorherigen Anrufer beschweren, ja? Ja. Die gibt's ja nicht hier öffentlich, Tierschändung zu verbreiten und arme Katzen... Wie jetzt greift man den ein bisschen hoch. Tierschändung ist was anderes. Naja, ja? Katzen, wie alt bist Scheiben du? Laufen wie alt lassen. Bist du? Ja. Ja, ja, Christoph. Wie alt bist du? Ich bin auch 15. Und wie heißt du? Ich heiße Stefan. Naja. Naja. Naja. Naja. Das ist jetzt kein Vorname, der mich beeindrucken würde. Ach, da ein schöner Vorname. Ja. Und du kennst den Christoph und wolltest ihn jetzt mal ein bisschen beschimpfen. Ich muss ihn beschimpfen, genau. Ich kenne ihn und muss ihn beschimpfen. Vielen Dank. Du hast es dir gelungen. Tag, wer bist denn du da? Hallo? Hallo? Ja, hallo, hallo? Hallo? Hi. Hi. Lass uns ein bisschen lachen. Du musst schon näher mit dem Lachmund ans Telefon ran. Na. Wer bist denn du? Bist du alleine? Lachst du, wenn du so alleine bist? Ja, ich bin alleine. Sag mal, lachst du manchmal wirklich, wenn du alleine bist? Hast du schon mal laut gelacht, wenn du alleine bist? Ja. Ehrlich? Das kommt aber selten vor, wa? Bei mir jedenfalls. Hallo? Was war denn das jetzt? Sollte das zärtlich sein, so ins Ohr pusten? Ja? Da kannst du doch ruhig sagen, warum nicht mal ein bisschen zärtlich sein im Radio? Sag mal, zu wie viel seid ihr denn da? Ist ja ein Wind. Hallo? Ja. Ach, kicken wir uns eben einfach ein bisschen an, oder? Ich glaube, ich halte den starren Blick nicht mehr aus. Ich danke euch für euren Anruf, ja? Tschüss. Hey, oh. Tschüss. Ciao. Warum hat denn da bloß eh eine Ciao gesagt? Ciao. Ciao. Und das andere Ciao? Das ist schon erschöpft. Siehste, ich kann das aber voll unterscheiden. Tschüss. So, Tag, wer bist denn du da? Jetzt kommt hier wieder so ein Bläser. Hallo, Blasorchester. Mhm. Wer bist denn du? Mhm. Wer? Mhm. Halten Sie dir den Mund zu? Mhm. Ja, bist du entführt worden? Mhm. Dann beschreib doch mal die Geiselnehmer. Mhm. Oh, oh, oh. Von untersetzter Gestalt? Wie viel? Mhm. Wie viel? Mhm. Wie viel? Mhm. Einer? Ach, ist der ein Gatte? Ja. Ja. Hm. Ja, ihr seht mich ratlos. Danke dir erstmal für deinen Anruf, ja? Hm. Tschüss. Hm. Mann, Kinder, ist ja echt Dada hier. Tag. Hm. Hallo. Ja, hallo. Ja, Tag, wer bist denn du? Ach, mein Radio ist lauter als der Telefon, habe ich jetzt gar nicht geschnallt. Okay, ja, hallo. Ah ja, mach das Radio leiser. Nee, du bist ganz leise, ich muss wieder laut machen, warte mal. Ach so. Okay, ja, hier ja. Ist Hans, hallo. Tag, Hans. Ja. Bist du ein Fallensteller? Ja, doch, regelmäßig. Inwiefern denn? Regelmäßig lässt ja doch auf Erfahrung schließen. Wie alt bist denn du, Hans? Oh, älter. Etwas älter. Was ist denn etwas älter? Älter als 15 schon. Wie viel denn älter als 15? Na, lass es anderthalb Jahre sein. Nee, schon mehr, also mal 10, dann kommt's hin. Oh. Ja, mir selbst stelle ich manchmal Fallen, ja. Du stellst dir selber Fallen? Ja, das kennst du doch. Na, deine aber nicht, oder? Nee, aber dass man sich selbst Fallen stellt, denke ich. Ja, wann hast du denn das letzte Mal eine Falle gestellt? Heute gerade wieder, heute Vormittag. Ach, prima. Wie oft stellst du dir denn so Fallen? Mehrmals am Tag, glaube ich. Kommt immer drauf echt? An. Und freust du dich dann, wenn du drinnen liegst? Nee, ganz und gar nicht. Ich ärgere mich, dass ich wieder gemacht habe. Ich nehme es mir immer vor, nicht zu machen, aber... Jedes Mal passiert. Ach, da stellst du dir eine Falle und dann gehst du los und dann hast du aber völlig vergessen, dass du dir eine Falle gestellt hast und zack, findest du dich unten wieder auf ihr Spieß. Ich wollte immer mir merken, wo die Fallen stehen, aber dann mitten im Leben vergesse ich, wo die stehen und dann tapp ich voll rein. Ach, wo hast du dir denn neulich die Falle hingestellt heute Vormittag? Wann hast du die Falle gestellt? Sagen wir mal so, heute gegen... 14.30 Uhr so etwa. Da hast du dir die Falle gestellt? Ja, genau. Ach, das ist bei dir Vormittag, sag mal. Welchen Beruf gehst du denn nach? Ja, ich weiß jetzt auch nicht mehr genau. Also, sag mal so, letzte Nacht war ein bisschen verkorkst. Deswegen ist mein Zeitgefühl ein bisschen durcheinander geraten. Mhm. Ja, also, sagen wir mal so mittags rum, ja. Ja, da hast du dir die Falle gestellt. Und wann bist du reingefallen? Na, ich denke, ich werde noch reinfallen. Ach so. Ja, also das ist ziemlich sicher, dass ich da in diese Falle noch reinfallen werde, weil das ist in die Vergangenheit repetiert, denke ich mal, warum soll das anders sein als sonst schön, immer. Schön, repetiert, schön gesagt. Ja. Ja, und so, dass jetzt gewissermaßen die von dir gestellte Falle jetzt erstmal so dein Leben, dein weiteres jetzt, Leben... Steht jetzt erstmal so im Raum. Ja, hinterlässt in dir so ein Unsicherheitsgefühl. Ja. Das ist wieder so, dass man, ich hatte wieder das Gefühl, dass ich sage mal, Mensch, wieso hast du das jetzt gemacht? Ja. Ja. Denn, wiss ich, in Anbetracht dessen, diese dumme Gefühl zu haben, glaube ich, trete ich besonders doll rein. Ja. Ach, jetzt beschreib doch mal, wie die Falle aussieht. Also, die sieht so aus, dass, das eine aufgebaute Falle, also, so, sagen wir mal, so ein Gebäude ist, was eigentlich gar nicht richtig existiert. Also, ein Gebäude, von dem man sich gerne wünscht, dass man das hätte. Kannst du doch ein bisschen genauer beschreiben, deine Falle? Na, pass auf, das ist ungefähr so, du kommst mit irgendwas nicht richtig klar und versuchst, die Wahrheit hinterm Berg zu halten und denkst dir dann irgendein Gebäude aus. So, und dann kommt irgendein anderer. Du meinst jetzt so ein Lügengebäude. Du hast jetzt ein Lügengebäude. Naja, Lügengebäude, Lügen hat sowas mit Sünden zu tun, weißt du? Also verbinde ich immer Lügen, ja. Und meine Mutter hat niemals Lügen. Sagen wir mal so, man führt sich so durch und da ich nun irgendwie mit meinem Zeitplan, mit dem Zeithaushalt überhaupt nicht klarkomme, erfinde ich oft Dinge, die, von denen ich denke, die helfen mir da raus. Ja, aber jetzt beschreibt das aber mal ganz genau dein Lügengespinst, was du da errichtet hast. Naja, also, es ist einfach so, dass ich mir dann denke, irgendwas erzählen zu müssen, warum irgendwas nicht geklappt hat. Nee, jetzt sag mal genau, jetzt also richtig genau. Du stehst heute auf. Der gestrige Tag war verkorkst. Ja. Ja, der Abend, ich nehme an, durchaus mit Alkohol wahrscheinlich. Sagen wir mal so, das hat damit auch zu tun, ja. Gerade der Bruder Alkohol ist ja einer, der einen ans Bett zu fesseln versucht. Ja, der Alkohol, der versetzt einen immer in außergewöhnliche Zustände, mhm, die man dann natürlich auch nutzt, um, ich sag mal, außergewöhnliche Erfahrungen zu machen. Ja, ist klar. Ja, aber darum geht's ja jetzt eigentlich nicht, ne? Darum jetzt nicht, nee, jetzt geht's nicht um den Alkohol. Das ist ein Thema für sich. Also, ja, nee, da reden wir andermal drüber. Ja, du stehst heute früh auf und denkst, will ich mir erstmal eine Falle stellen. So. Ja, ist und das eine Falle? Ja. Ich denke nicht darüber nach. Also dann mach mal ganz konkret. Deine Mutti kam heute an und wollte was von dir wissen und du hast gleich. Die ist schon längst weg. Werden dann. Die Wunden waren woanders. Ja. Hm? Werden dann. Die täglichen Pflichten kamen an. Die wer kam an? Die täglichen Pflichten. Die täglichen Geschichten? Pflichten. Schichten? Pflichten. Ach, wie heißt denn deine tägliche Pflicht? Wie bitte? Wie denn deine tägliche Pflicht heißt? Universität und so. Ach so. Ja, zum Beispiel. Ach, und jetzt hast du die Universität angelogen. Weißt du? Nein, ja, gut. Aber weißt du ja schon. Ja, okay. Jetzt mach mal konkreter. Los, jetzt erzähl mal genau deine Falle. Naja, pass auf, die Falle ist folgende. Da kommt noch eine Pflicht und du denkst, die Pflicht... Wer ist noch die Pflicht? Sag mal, was denn für eine Pflicht? Na, zum Beispiel Geld verdienen. Nee, nicht zum Beispiel, sondern sag mal, Geld verdienen? Geld verdienen in Form eines Besuches. Wie? Also... Man muss, was bist du denn für ein Umschreiber? Willst du Politiker werden? Nee, überhaupt nicht. Also jedenfalls, ich bin bemüht, Geld zu verdienen. Also muss ich mich mit gewissen Leuten treffen. Ja. Das ist einfach mal Fakt. So, es ist Fakt. Es ist so ein Ding aus dem ostdeutschen Ausdruck, nicht? Okay, egal. Ja. Also jedenfalls ist Tatsache, Fakt, egal. Irgendwie habe ich, als ich den Termin gemacht habe, überhaupt nicht dran gedacht, dass noch ein anderer Termin davor steht. So, was muss ich machen? Ich muss den Termin umstoßen. Aber ich packe es einfach nicht zu sagen, pass auf, ich habe da irgendwas schief gemacht oder habe das nicht gepackt. Was ist denn der andere Termin für Ina? Bitte? Was ist denn der andere Termin für Ina? Das ist auch wieder so ein verschobenes Ding. Also auch wieder eine Falle von vorher. Ach so. Ja? Und jetzt hast du Terminüberlappungen? Jetzt habe ich Terminüberlappungen und das sind zum Beispiel Dinge, die ständig bei mir schieflaufen. Ja. Das sind so die täglichen Fallen, dass ich mir irgendwie, wenn... wieder denjenigen anrufen muss und sagen muss, also aus dem und dem Grund zum Beispiel Auto liegen geblieben, obwohl ich überhaupt kein Auto habe. Oder, und dann verschiebst du den Termin? Irgendwie bin krank geworden. Oder dann verschiebst du den Termin und legst dann gleich wieder noch einen anderen auf. Richtig, genau so ist es. Dann verschiebe ich den Termin und in dieser Zeitspanne zwischen der Verschiebung und dem neuen Termin ist wieder eine Falle, ja? Und super. Das geht schon eine ganze Weile so, also das kotzt mich so an, das läuft gar nicht. Schön, danke dir für deinen Anruf. Ja, ist nett. Ja. Tschüss. Was ist nett? Ich war nett? Hm? Ist nett, stimmt eigentlich. So habe ich es gesagt, weiß ich gar nicht. Nee, es war nett. Sag mal so, es war nett. Okay, tschüss. Tschüss. Wer bist du da? Hallo. Hallo? Ja. Hier ist Roski. Roski. Kannst. Roski? Rotzki. Rotzki. Ich sag, lässt du mich nochmal die Nummer vom halbautomatischen Anrufbeantworter sagen? Ja. Oder willst du sie sagen? Nö. Dann sag ich sie. 721-3932. Da kann man seine alltäglichen Fallengeschichten auf Band sprechen. Und dann werden die zack, zack zusammengeschnitten und wir können uns die am Anfang von der nächsten Sendung anhören. So, Rotzki. Rotzki ist ja, was ist denn für ein Name? Hat dich deine Mutti so genannt? Nö, ist halt so. Wer hat dich dann so genannt? Wie hat dich deine Mutti genannt? Naja, die hat mir einen richtigen Namen eben. Naja, Rotzki ist ja auch ein richtiger Name. Zwar sicher ein bisschen seltsam, aber halbwegs richtig ist er schon, oder? Wie heißt du denn richtig? Ja, Ronny. Mutti-mäßig heißt du Ronny? Naja, und, müsstest du langsam wissen. Wieso? Ich hab doch vorhin schon angerufen. Du bist ja von vorhin? Naja. Ronny! Tschüss, Ronny! Tschüss! Mensch, Meier, der ist auch von Genialität geprägt. Nur wenn er im Französischen nicht so schlecht wäre. Hallo, wer bist denn du? Hallo? Wilfried. Wer? Wilfried. Kannst du es nochmal langsam sagen? U-L-F-E-R-T. Tag, Ulfert. Ulfert, ist das richtig ein Vorname? Ja. Ja, gut. Bist du ein Fallensteller oder ein Fallengestellter? Ich bin Beschwerer. Was heißt denn Beschwerer? Über Stefan und Christoph. Ja, ach, willst du nicht direkt mit denen ausmachen? Nö. Doch, mach mal lieber direkt mit denen aus. Oh, nö, ich will nicht sagen, oh, nee, ist blöde. Tschüss. Tag, wer bist denn du? Oh, hallo. Hallo. Ach, Kinder. Wenigstens machen. Hallo? Grüß Gott, hier ist Satan. Satan Schmidt. Satan Schmidt klingt ja, ist ja kurz vor Mike Lehmann, ne? Fast. Tag, Satan Schmidt, du bist ein Fallensteller? Nein, ich bin ein Fallengestellter. Ach, dann heißt man aber nicht Satan, oder? Satan ist doch der Verführer und Fallensteller. Nein, ich bin ein ehrlicher Satan. Wie sieht ein ehrlicher Satan aus? Was macht er so? Einer, der dauernd in Fallen fällt. Ach, und in welche Fallen fällst du? Von wem werden die denn hauptsächlich gestellt? Das ist immer unidentifizierbar, denke ich. Weil jedes Mal, wenn ich auf der Straße lang gehe, falle ich in irgendwelche Fallen hinein. Irgendwelche Löcher, die in der Erde gegraben sind und mit Blättern zugedeckt sind. Da falle ich dann immer rein. Ach, du hast aber eher ein schlichtes Bild von Fallen, oder? Ja, das sind so mehr. Ja? Wie siehst du aus? Bist du eher so behaart und hast vier Beine und zwei riesengroße Stoßzähne? Du weißt ja, wo wie Satan aussieht. Ja, aber nicht wie Satan Schmidt aussieht. Das ist mein Deckname. Ah ja. Also, und könnte man das in dem Wort zusammenfassen, wie du aussiehst? Wie Satan. Wie Satan sind zwei Worte. Ein Wort. Scheiße. Wie? Satan. Satan, wollen wir erstmal Schluss machen? Nö. Ja, ich bin der Geist, der stets vermeint. Tschüss, Satan. Ich muss jetzt nämlich noch was nachholen. Ich habe ja nach der letzten Woche hier diese wunderbare Ernst-Busch-CD ausgelobt und gesagt, man soll einfach herschreiben und irgendwelche guten Begründungen kriegen die dann, gewinnen die dann einfach so. Ernst Busch, der rote Orpheus, Aufnahme aus den 20er oder 30er Jahren. Da gibt's jetzt Gewinner, aber jetzt habe ich die eine Adresse habe ich verbummelt. Die sollte die nämlich kriegen, weil die einen Freund in Holland hat und sich darüber gefreut hat, dass das hier so in Flämisch oder Niederländisch quasi gesungen wird. Das Einheitsfront, die kriegt das. Und ansonsten kriegt's Margret Mohr in Berlin. Und ich habe mich eher für jüngere Menschen entschieden, weil ich denke, es ist wichtiger, dass jüngere Menschen mal Ernst Busch hören. Und Dennis Janak in Magdeburg, ja? Und hier ist er nochmal zu hören. Denk vandaag niet aan morgen. Onbekende opname van Emigranten. U gaat geen mooie opname horen op uw bandje, wel zeldzaam. Revolutionaire zanger Ernst Busch was een der eerste die naar Nederland uitweek. Zijn grote succes was het solidariteitslied. Stranden samen, proletaren, kruip zo voort geen uit je nood. Laat je week van leed nu varen, deze dag wordt ons een rood. Voorwaarts en niet vergeten, wat de kracht is van ons een strijd. Wij hongeren en wij eten, voorwaarts en niet vergeten. De solidariteit. Of je nog een baan en brood hebt, trek je van de steun eens heen. Daarmee kan het socialisme niet voor ons gewonnen zijn. Voorwaarts en niet vergeten, wat de kracht is van onze strijd. Wij hongeren en wij eten, voorwaar en niet vergeten, de solidariteit. Eenmaal zal de dag welkomen, dat de wereld met gezang door het volk wordt ingenomen, voor ons allen en voor lang. Voorwaar en niet vergeten, wat de kracht is van onze strijd. Voorwaar en niet vergeten, alle weken, onze weken, alle macht, onze macht. So, das war Ernst Busch, die Gewinner sind, alle sagt, hier wird weiter telefoniert. Quatsch, hier doch nicht. Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer. Vorwahl 0331 für Potsdam 74 81 110. Und wer hier nicht durchkommt, der kann sich an den automatischen Anrufbeantworter wenden. Der hat die Nummer 0331 für Potsdam 721 39 32. So, ich bin ja immer noch auf der Suche nach schönen Fallenstellergeschichten. Bisher war der Ertrag ja ausgesprochen dürftig. Tag, wer bist denn du? Hi, hier ist Dirk. Tag, Dirk. Grüß dich. Nee, ich bin kein Fallensteller, aber ich wollte mal wissen, wie man Elche fängt. Wie die Fallen aussehen, mit denen man Elche fängt. Denn sind überhaupt ja keine Fallen, sondern das ist hinlänglich bekannt. Man kann es auch nachlesen und die Antwort muss jetzt aber ausreichen, okay? Aha. Danke, tschüss. Tag, wer bist denn du? Ja, hallo. Hallo? Ja, bist du immer noch? Nee. Ja, ich bin Klaus. Tag, Klaus. Ja, ich bin Fallensteller. Und, wie sieht es aus? Ja, das sieht so aus. Ich gehe öfters zum Fußballplatz. Ja. Und da springen mich immer kleine Hunde an. Und die wollen mir mal einen Ball aus der Hand ruppen. Naja, und da habe ich eine Mausefalle eingebaut. Und letztens hat sich ein Hund da dran die Nase eingehauen. Ist das nicht gut? Klaus, ist total geil. Ja. Ja, du hast mich richtig sprachlos gemacht. Ja, ich denke, Mensch, so ein junger Mensch und so eine tolle Geschichte. Hut ab, du. Ja. Ja, der Hörer bringt es ja doch immer wieder fertig, mich zu verblüffen. Mai, ja. Oh mai. Tschüss, Klaus. Ja, tschüssi. Ja, Tag. Hallo. Hallo. Wer bist denn du? Ich bin der Detlef Kuttner. Tag, Detlef Kuttner. Detlef Kuttner? Ja, klar. Was denkst denn du? Bist du mein Sohn? Nee, höchstens dein Vater. Ehrlich? Ja, klar. Wie alt bist denn du? Hä? Wie alt bist denn, Vati? 37. Ja. Und du? 22. Ehrlich? Ja, du hast früh angefangen, Vati. Alles klar. Ja. Pass mal auf, Kuttner. Wir wollen erstmal über die Alimente reden. Na klar. Ich wollte jetzt mal anrufen. Na klar. Was heißt na klar? Da ich ja noch in der Ausbildung befindlich bin, wäre es schön, wenn du mich vielleicht noch ein bisschen unterstützen könntest. Können wir ja noch machen. Ja, ehrlich? Ja, sag mir mal deine Kontonummer durch. Bleibst du nachher in der Leitung, dann sag ich dir die. Alles klar. Ja? Wie viel würdest du mich denn jetzt meine Ausbildung unterstützen? Hm? Mit wie viel Geld würdest du denn meine Ausbildung gerne unterstützen? Ich bin ja immer noch auf dem Weg dazu, einen Top-Radio-Moderator zu werden, der zum Beispiel auch in der Lage wäre, sagen wir mal, Verkehrsnachrichten fehlerlos vorzulesen. Na, 5 Mark im Monat? Ei, damit hätte ich gerne gerechnet. Ja. Das ist ja doch ein erkleckliches Sümmchen. Ich wollte aber noch eine schöne Falle erzählen. Detlef, ja, erzähl mal. Ja, klar, wa? Also ich wollte dich gerade anrufen. Und da ich seit gestern im hervorragenden Besitz einer ISDN-Telekom-Anlage bin, ne? Oh. Ja, sau stark. Da kann man ja ganz schnell reden. Leute aus dem Bett geklingelt, bevor du jetzt dran warst. Wieso denn ditte? Ja, keine Ahnung. Welche Nummer hast du denn gewählt? Na, deine. Sag mal an. Die 748-1110. Richtig? Richtig, wa? Ja, eins richtig. Gut. Und dann wollte ich dir noch eine Falle stellen. Du hast vorhin was von Nina Rizell erzählt. Hast du von dir schon weit gespielt? Ich hab dann noch im Auto gesessen. Nee, wird noch gespielt. Wird noch. Was spielst du denn da? Knallgelbes Gummiboot oder was? Nein. Der hat doch nicht Knallgelbes Gummiboot gesungen. Warum denn nicht? Warum nicht, weiß ich auch nicht. Musst du selber fragen. Die hat Mann mit einem Panama-Hut gesungen. Ja, Knallgelbes Gummiboot aber auch. Oder nicht? Doch. Sag mal, kennst du noch, du hast so viel über das Ostfernsehen erzählt. Wer sowas erzählt, der kriegt hier gleich noch Ibiza Schafesi nachher vorgespielt, wenn er Pech hat. Stimmt überhaupt nicht. Sag mal, wünsch dir was von Irmgard Düren? Ja. Oder mit Irmgard Düren? Ja. Kennst du noch, ja? Ja. Dann wünsche ich mir doch mal Thomas Lück mit Ich koche für mein Leben gern. Kann ich jetzt aber nicht spielen, weil ich das jetzt ja nicht da habe. Ist keine Falle, heute werden Ulrike Meinhof-Musiken und Nina Lizell gespielt. Na gut. Und außerdem muss man den halbautomatischen Anrufbeantworter anrufen, weil der sonst ganz traurig ist. Ehrlich? 721 39 32. Na gut. Okay. Das haben wir jetzt alle gehört. Gut. Sag mal, kurz mal eine Frage noch. Du hast also neulich davon geschwatzt, dass du immer im Stehen moderierst. Ja. Kannst du dir keinen Stuhl leisten? Doch, doch. Ehrlich? Ja. Ich finde, sonst würde ich noch spontane Sammlung für dich veranstalten. Nee, das ist kein Problem. Aber weil ich ja von der Konstitution her eher ein Sitzriese bin, sieht das immer ein bisschen affig aus, wenn ich sitze. Mhm. Weil dann sehe ich so albernmäßig aus. Irgendwie albern. Ehrlich? Ja. Sau stark. Detlef, ich danke dir für deinen Anruf. Ich ja? Tschüss. Ich habe nie angerufen. Tag, wer bist denn du? Hallo? Ja. Hey, hier ist Penti. Penti? Penti? Ja. Penti. Du hast aber so einen Gluckerhuhn noch im Hintergrund, oder? Was hab ich? Jemand, der im Hintergrund für dich kichern muss? Ich koppel hier rück. So. Ach, dann war ich der da hinten. Hallo? Ja, hallo. Oh Gott, ist ganz leise. Ja, ich wollte eine Fallengeschichte erzählen. Ja, mach mal. Das ist eine echte Fallengeschichte. Ja, wunderbar. Und ein Trainer. Und da hatten wir eine Nachtwanderung. Und haben eine Falle gebaut. Und da ist einer reingefallen. Gut, ja, ist jetzt ein bisschen direkt erzählt. Ich habe ja immer noch so einen komplizierteren Begriff von Falle. Ach, echt? Ja. So? philosophischen? Nee, nicht unbedingt einen philosophischen, aber sagen wir mal, unser Alltag ist ja nicht unbedingt davon geprägt, dass man sich gegenseitig Gruben gräbt und die dann Leute dann darin stürzen lässt, oder? Ah, das war ja nur wirklich ein ganz simples, schönes Beispiel. Okay. Sagen wir mal, war ein simples Beispiel. Was war das? Ein simples. Ja. Ja, hast du ja selber Beispiel gesagt. Ja, ja. Ein simples Beispiel. Wie alt bist du? Ich bin 22. 22. Ah, knapp. Es gibt doch Leute in deinem Leben, die du auf den Tod nicht ausstehen kannst. Hm? Gibt, ja? Wen denn? Sag mal, jetzt wollen wir die mal geißeln per Radio. Oh Gott. Dann sagen wir ruhig die Namen durch und die Telefonnummer und dann machen wir schön Telefonterror. Oh Gott, so schlecht kannst du mir noch nicht gehen. Also so fällt mir jetzt nur streiten. Naja gut, die Telefonnummer müssen wir nicht sagen. Aber wer denn zum Beispiel? Nee, weiß nicht. Na, gibt doch keinen, den du nicht leiden kannst. Ach, wahrscheinlich ist es dann immer eher unterschwellig. Also so kann ich es jetzt ja nicht sagen. Ah, gibt es Leute, die dich nicht leiden können? Ja, ganz bestimmt. Ah, wen denn? Du scheinst mir doch ziemlich beliebt zu sein. Sekunde. Siehst du? Ich wusste jetzt nicht, wer mich abgrundtief hasste. Mensch, du läufst aber blind durch dein Leben. Was? Du läufst aber blind durch dein Leben. Hm? Du läufst ja, wahrscheinlich. Ja? Du weißt, dass es jemanden gibt, den du hast. Und das sind welche, die dich hassen. Aber du kennst ihre Namen nicht. Ja, Oh, du bist doch schlecht vorbereitet auf dein eigenes Leben. Wohnst du noch bei deinen Eltern, dass die über dir so eine Art Glashäuschen errichtet haben? Das Kind soll sich keine Sorgen machen müssen? Und wir halten alle fern von ihr? Nee, die haben kein Glashäuschen errichtet. Aber du wohnst noch bei deinen Eltern? Nee. Nee, ich wohne noch nicht im Glashäuschen, aber mir fällt da jetzt nicht ein, so. Wobei, das wäre natürlich eine Voraussetzung, weil so eine Leute könnten einem natürlich eine Falle stellen, beziehungsweise so einen Leuten könnte man auch eine Falle stellen. Nee, Fallen stellt man dann eher Leuten, wo sich das gerade mal anbietet. Also wo so eine leichte Abneigung da ist und wo man das dann macht. Und, aber kein unbedingt abgrundtiefer Hass, da braucht man dann immer viel zu lange, um sich schlimme Geschichten auszudenken und hat dann ja nicht die Power. Stimmt. Gibt es Leute, denen du so mit in leichter Abneigung verpflichtet bist? Ja, jetzt war nicht schon wieder einen Namen. Weiß ich wirklich nicht. Warum nicht? Da hält mir jetzt der Stoff raus. Weiß nicht. Oh Mann. Aber trotzdem ist das eine schicke Falle gewesen für diesen Arlette. Wir haben uns da neue Gedanken gemacht und haben die noch mit Kopfkissen ausgepolstert, damit er sich nicht tut, weil die war. Ach so, und wie tief war die? Na, die war so einen knappen Meter bestimmt tief. Und schön abgedeckt und dann. Was habt ihr darüber gemacht? Na, Äste und Zeug, so aus dem Wald, Blätter eben und. Ja. Und dann seid ihr wie die bescheuerten Ureinwohner um den rumgetanzt? Und, ja, und habt ihr droht, ihn aufzuessen? Eieiei. Weißt du, wessen Gesicht jetzt hier hinterm Tresen erschienen ist eben? Nee, weiß ich nicht. Das Gesicht von Thomas Prinzler. Der will jetzt bestimmt Nachrichten lesen. Der will jetzt Nachrichten lesen. Na, soll man machen. Kannst du dir vorstellen, hier laufen richtig Schauer den Rücken runter. Okay. Aber nur, weil der so unvermutet aufgetaucht ist. Würdest du dir manchmal wünschen, dass Thomas Prinzler bei dir unvermutet auftaucht? Wirklich? Nee. Ey, das ist aber jetzt ist total gemein. Jetzt ist er voll deprimiert. Der ist nett, Thomas Prinzler. Hm. Willst du mal reden? Nee. Warum nicht? Hast du dich schon mal mit einem. Lagerlettergeschichte. Wie bitte? Weil ich nur meine Kopfkissen-Lagerlettergeschichte hatte. Ja, aber trotzdem hat man doch immer Fragen an einen Kollegen, der eigentlich nur die Nachrichten vorliest und aber auch Nachtredakteur ist. Ich habe da keine Fragen. Na doch, bestimmt hast du da Fragen. Ich höre immer auf bei Nachrichten. Mensch, aber du lebst wirklich extrem unreflektiert. Ich bin unreflektiert. Du kennst deine Bedürfnisse nicht, du kennst deine Vorlieben und deine Hasse nicht. Hm. Und du weißt nicht mal, ob dir deine Eltern vielleicht ein mobiles Glashaus mit auf deinen Lebensweg geben. Nee, das weiß ich ja, dass wir zwar haben bauen wollen, aber dass ich bin da quasi ausgebrochen. Vielleicht sind deine Eltern raffinierter. Was? Vielleicht sind deine Eltern raffinierter. Ja, und ich krieg das nicht mit, dass ich da drin sitze. Ja, dass du immer noch in einem Glashaus lebst. Mhm. Und dass dein Vater jetzt zum Beispiel unten um den Wohnblock rumpatrouilliert, damit nicht junge Menschen männlichen Geschlechtes auf die Idee kommen könnten, dich jetzt zu dieser späten Uhrzeit zu besuchen. Oder? Ja, das wird so sein. Erwartest du jemanden im Mensch männlichen Geschlechtes? Nee, ich erwarte jetzt nicht. Nee? Ich erwarte nicht. Dann kann dein Vater jetzt eigentlich nach Hause gehen, oder? Ja, wenn er denn zuhört, ja. Ja, na klar, der hört auch. Ja, siehst du denn. Ja, das also denkst du. Eine Runde patrouillieren. Das denkst du. Lass ihn noch laufen. Genau. Ich danke dir für deinen Anruf, ja? Tschüss.

Fallen Faller seid, ruft auch an. Die Telefonnummer ist 7481 110 in Potsdam und der halbautomatische Anrufbeantworter hat die 721 39 32. Ich weiß nicht, ob es jetzt eine Ulrike Meinhof Musik ist, die hier klingt. Auf jeden Fall sind es FSK von ihrer neuen Platte mit dem großartigen Karl Eduard von, mit der großartigen Karl Eduard von Schnitzler Polka. Mit Karl Eduard von Schnitzler Polka, wobei mir der Zusammenhang zu Karl Eduard von Schnitzler bis auf ein paar feinsinnige Anspielungen nicht so recht klar ist, aber mir müssen ja auch nicht immer alle Zusammenhänge klar werden. Tag, wer bist denn du? Ja, hallo, hier ist Liv. Liz? Liv. Liv? Ja. Tag, Liv. Ja, ich bin in eine Falle reingetreten. Ja? Ja, wollte ich mal gerne erzählen. Also in der letzten Woche ist mir meine Bekannte über den Weg gelaufen, die hatte ich schon ewig nicht mehr gesehen. Ja, sie meinte dann, hallo, ich komme mal vorbei und so, ich mich tierisch gefreut, ja. Ja, und das war gewesen, sie brachte noch jemanden mit und wollte mir eine Versicherung aufschwatzen. Ja, also kam halt nur unter dem Vorwand. Ja, fand ich irgendwie nicht in Ordnung. Ach, das ist ja echt hardcore. Dass das heute noch läuft, ist ja erstaunlich, oder? Ja, ja. Und hast du denn jetzt eine Versicherung? Nee, also ich habe sie nicht abgeschlossen. Ja, das fand ich so daneben. Ja, ich war so enttäuscht. Wie gesagt, wir haben uns nur ewig nicht gesehen. Wir waren mal gute Freunde. Ja, dann sowas. Nee, also. Ah, dann bist du aber nicht mal in die Falle reingetreten. Nee, nee. Und war also insofern einfach eher eine Enttäuschungsgeschichte. Ja. Ja. Aber und hast du schon so ab und an mal 100 Markscheine bei Hütchenspielern gelassen? Was bei Hütchenspielern? Ja. Nee, auch da ist man ja eigentlich schon gewarnt, da hat man da schon viel gehört, ja. Ja. Nee, macht man nicht. Ja. Naja, versicherungsmäßig warst du ja auch gewarnt, da hast du jetzt ohne abgeschlossen. Ja, ja, ich meine, wer genug Geld über hat, aber man ärgert sich natürlich, wenn man extra jetzt Kuchen für die gute Freundin eingekauft hat, wa? Ja, ja, so nicht. Und wahrscheinlich den guten Jakobs und so. Ja, ja. Ja, und dann will die einem bloß eine blöde Versicherung verkaufen. Ach, das ist schon bitter. Ja, war nicht so gut. Und wie geht's dir so der Freundin? Ja, ich weiß nicht. Hast du nicht ausgefragt? Nee, sie hat ja nicht viel gesagt. Wie gesagt, sie hatte da übrigens ihren Vertreter mit dabei und war total begeistert und so. Sie war begeistert? Ja, ja, von dieser Idee, Versicherung und so. Ganz klar. Ja, das kann ich mir aber vorstellen. Mhm. Und du warst frustriert und dann hast du die gleich rausgeschmissen? Ja, weiß ich nicht, ja. Bieden, hast du die so rauskomplimentiert oder hast du ihn richtig empört die Tür gewiesen? Ja, nee, ich werde sie mal nochmal anrufen, werde dir nochmal sagen, dass ich es nicht so in Ordnung fand. Ja. Ja, aber ansonsten, also dann bist du ja aber offensichtlich eher Fallenstellerei erfahren, ja? Ja. Dass es ihr nicht gelungen ist, dich jetzt in so eine Versicherungsfalle zu locken. Ja, nee, ich bin total enttäuscht irgendwie, so muss ich sagen. Mm. Wie gesagt, also man hat gedacht, man kann noch mal so ein bisschen was machen. Wie gesagt, wir haben uns lange nicht gesehen und hatten früher mal viel unternommen und dachte, man kann da mal wieder anknüpfen. Ja. Ja, nee, wie gesagt, eigentlich war der nur darauf ausgerichtet, ja. Ah, gut. Ja. Na gut, danke dir für deinen Anruf, ja? Ja. Tschüss. Tschüss. Hi, wer bist denn du? Jeremy bin ich. Wer? Grüß dich, Kuttner. Wer bist du? Jeremy. Jeremy, Tag Jeremy. Ja, ich bin auch ein Fallengetretener. Ein Fallengetretener? Ein Fallengetretener. Ja, aber jetzt hoffentlich nicht im Ferienlager, dass du da in der Grube verschwunden bist. Nee. Oder wenn, dann soll es wenigstens eine Physikergrube sein. Nee, nee, welcher war ich nicht. Ja, dass ein bisschen Rasanz drin kommt. Nee. In was für eine Falle bist du denn getreten? Da muss ich dazu sagen, ich bin von Berufs her Betreuer von Behinderten, wa? Ja. Und wir haben immer in der Woche haben wir Sport, da fahren wir mit den Jungs hin und machen ein bisschen was und da ist so eine riesengroße Grube mit Schaumgummi eingefüllt, da Meter tief oder was. Mhm. Und der eine Praktikant, er hat clevererweise einen Schuh versteckt von mir, weil er da ohne Schuh musste rauflaufen auf die Matten und alles, ne? Und ich frage, ey, wo ist denn der Schuh? Und er zeigt auf die Jungs und sagt, ey, die haben den versteckt und die Schaumgummigrube haben sie verwühlt, wa? Und ich ob ich spring da rein und wühle bis zu den Knien in dem Schaumgummi, ja. 5 Minuten hat er mich stehen lassen und er hat bloß gesehen aus der Augenwinkel, wie er sich da halt weggeschmissen hat, voll Lachen, Junge. Also demzufolge ziemlich arg verarscht worden. Also es war dann in dem Sinne ja nicht, dass du jetzt in die Grube gefallen bist, sondern die Falle bestand eigentlich darin, dass du in der Grube nach deinem Schuh gewühlt hast. Mehr oder weniger eine platonische Falle, ja. Ja. Und habt ihr da öfter so Neckereien untereinander? Ja, ziemlich. Das würde keinen Spaß machen. Ja, und bist du da auch ein professioneller Fallensteller? Ich gebe mir mal Mühe, aber manche sehen eben doch aus wie Buffte als Icke. Aber ist es dir denn schon mal gelungen, also in triumphierender Art und Weise eine Falle zu stellen? Ja, ja, sicher. Ja? Wie ist der Trick mit dem Haustelefon? Was ist denn mit dem Haustelefon? Na, ein Haustelefon? Ja. Na, nur bei uns im Haus gibt es zum Beispiel eine Anlage, da ist, wir haben 4 Wohnbereiche und jeder Wohnbereich hat sein Telefon. Und manchmal klappt das alles mit dem Computer nicht so und dann rennst du rüber und sagst, ey, da ist ein Anruf für dich und dann, weil du nicht weißt, wie du den rüberstellen sollst oder weil der Computer gerade wieder versagt hat, jedenfalls kannst du dann auch mal rüberrennen und sagen, ey, da ist ein Anruf für dich, wa? Und dann hält er an den Ohren und sagt, ja, hallo, und dann macht piep, piep, piep. Mensch, Kinder, das macht allgemein besonders viel Spaß. Ihr seid aber raffiniert, was die Fallenstellerei betrifft. Ist das ironisch? War ich jetzt etwa ironisch? Na, das hört sich aber längst so an, mein Lieber. Ja, Mensch, na, das hört sich aber verflucht so an. Das ist aber nicht schön von mir, oder? Weniger. Aber das ist bekannt, ne? Ich danke dir für deinen Anruf, ja? Bitte. Tschüss. Tschüss. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hier ist Elke. Ey, so ein bisschen Hallo rufen ist auch immer prima, oder? Ja, klar, super. Hallo, Elke. Hallo, Kuttner. Soll ich dir meine Falle erzählen? Ja. Also ich bin in eine reingetappt und habe gleichzeitig wieder eine gestellt. Sind so raue Teenagerzeiten gewesen, aber ich lache immer noch drüber. Und zwar habe ich mit meiner Freundin so in so einem Wohnheim gewohnt. Und da war Rauchen natürlich auf dem Zimmer verboten, wie es immer so ist. Ah, das ist ja wie im Radio, du. Was? Das ist ja wie im Radio. Ja, Wahnsinn, ne? Furchtbar. Gut, und jedenfalls haben wir uns daran natürlich nicht gehalten und haben so abends vom Schlafengehen noch eine geraucht. Und da gab es in so einem, fast in Altbau, da gab es so eine Ofenluken, die im Prinzip eine kleine Verbindung zum Nachbarzimmer waren. Und für den Nachbarzimmer, also in dem Nachbarzimmer, da wohnten lauter so eine Streber-Tussis aus dem gleichen Semester, die uns natürlich verpfiffen haben, weil der Rauch da so ein bisschen rübergezogen ist. Naja, da kam dann gleich jemand von der Leitung und hat uns zusammengestaucht. Wir konnten uns dann da gerade noch rausreden irgendwie. Haben uns gedacht, na gut, okay, wartet mal. nächsten Tag hatten wir dann ein bisschen früher Feierabend und sind dann gleich ins Internat, haben mit so einem Zollstock die Ofenluken geöffnet und haben so 10 bis 12 Zigaretten darüber gepasst, sodass das Zimmer von denen total nach Rauch stinken musste. Wir sind dann schnell die Treppen runter, haben uns vor das Internat gesetzt und haben gewartet, bis die kommen und haben so ganz oft blöd getan. Ja, gestern haben sie uns erwischt beim Rauchen und so ein Mist. Naja, hoffentlich passiert es nicht nochmal und so. Und haben natürlich die Internatsleitung dann gleich hoch zum Zimmer delegiert. Als die dann ihr Zimmer aufschlossen, kamen die natürlich gleich hinterher und haben die totale Rauchwolke in dem Zimmer vorgefunden. Wir haben uns dann gefreut, als sie die Blumenrabatten haken mussten. Ach, das war da die Strafe, Blumenrabatten haken? Na klar, zu Ostzeiten war das doch so. Da musstest du doch irgendwie so ein, weiß ich, entweder Wege haken oder irgendwas sauber machen oder so. Auf jeden Fall gesellschaftlich nützliche Arbeit. Wo war denn das? In Brandenburg. Was hast du da studiert? Nee, ich habe nicht studiert, ich habe da gelernt. Krankenschwester. Ah ja, da ist doch aber sinnvoll, wenn die nicht rauchen dürfen, oder? Ja, sicher. Das, bist du jetzt immer noch Krankenschwester? Ja, jetzt bin ich eine, ja. Und rauchst du immer noch? Ja. Klar. So, okay. Naja, ich meine, ich bin auch nur ein Mensch, oder? Ja. Sicher. Du rauchst doch sicherlich auch, oder? Ja. Menschen erkennen sich daran, dass sie rauchen. Raucher erkennen sich auch untereinander. Ja, die anderen sind sympathischeren Menschen. Ja, die einen sind Menschen, die anderen sind Sportler. Genau. Okay. Raucher. Dann danke ich dir für deinen Anruf, ja? Ja, bitte was. Tschüss. Hallo. Hallöchen. Hallöchen ist schon ein großer Anfang. Jau. Jau ist gleich super Fortsetzung. Da würde ich ja Jo sagen. Nee, eigentlich nicht. Gut, also ich wollte sagen, ich bin kein Fallen, Fallenstellerin? Ich stelle keine Fallen, genau. Und ich bin auch noch nie in eine Falle getappt, sondern immer eher ein Fettnäpfchen. Ach. Also ich bin ein Fettnäpfchenfaller. Das ist ja nicht ganz so schlimm. Ja, Fettnäpfchentreter sind ja auch was Interessantes. Ja. Und da bin ich aber ganz gut drin. Und wie sieht das so aus? Oder was waren dein größtes Fettnäpfchen? Also man kann die kaum zählen, weil jeden Tag irgendwas ist. Das sind dann immer so Kleinigkeiten, wo man dann, wenn man sich mit irgendwelchen Leuten unterhält oder so, immer das Falsche fragt und das Falsche sagt. Und ja, das Größte war eigentlich, wenn man probiert, irgendwelche Freundinnen von einem zu verkuppeln und dabei so gar nicht merkt, dass sie sich schon über beide Ohren in denjenigen, der daneben steht, verliebt haben. Und das Fallen. Wo du hinverkuppeln wolltest? Waren Nein, die? Ich wollte gar nicht verkuppeln, sondern ich wollte sie mit anderen verkuppeln und habe nicht mitbekommen, dass der, mit dem wir zusammen weg waren, dass sie sich in den schon total verguckt hatte. Und das ist dann doch ist ein Zeichen für nicht ganz so große Sensibilität. Ja, bist ne? du aber eher ja. so eine. Aber hast du so verkuppelt, dass mal was unüberlegbar war für deine Freundin? Ja. Hast du das sofort gemerkt? Und für anderen auch. Ja. Wie hat denn das ausgesehen? Was, verkuppeln? Ja, das Verkuppeln. Wenn du jetzt Leute verkuppeln willst, woran erkennen die das, dass du die jetzt verkuppeln willst? Also ich probiere es ja immer möglichst unauffällig zu machen. Mhm. Aber es scheint ja doch eher auffällig. Halt meistens nicht nehmen. Ja. Es scheint aber doch immer eher auffällig zu sein, oder? Ja, also so würde ich das nicht sagen. Nicht richtig auffällig, aber irgendwie merken sie es dann doch immer. Also man könnte ja schon, dass du da quasi Fehler machst beim Verkuppeln. Nein, niemals. Doch, welche sind denn die wichtigsten Verkupplungsfehler, die man so begehen kann? Na, einmal dürften es die anderen eigentlich nicht merken. Das ist schon klar. Und wie macht man das, dass sie das nicht merken? Also ganz gut, soll immer klar, wenn man selbst Interesse zeigt, aber wie gesagt, ich bin immer fleißig am Verkuppeln, es hat aber noch nie geklappt, deswegen ja auch die Fettnäpfchen. Ja. Ja. Na gut, danke dir für deinen Anruf, ja? Okay. Tschüss. Ciao, ciao. Hallo. Hallo. Hallo? Ja, Tag. Tagchen. Wer bist denn du? Mein Name ist Lars. Tag, Lars. Ah, lass mich mal die Nummer vom halbautomatischen Anrufband. Kennst du die? Nee. Aber Icke. Schön. Ja, ist nicht schlecht, oder? 721 39 32. Ja, den kann man anrufen und Fallenstellungsgeschichten erzählen. Und der schneidet dir dann immer relativ flott zusammen, sodass es gleich am Anfang der nächsten Sendung immer einen so ein Element gibt, was sich durchaus Unterhaltungsaspekten auszeichnet. Und außerdem behauptet er ja noch von sich selbst, dass er die most sexiest answering machine sei. Ja. Most sexiest answering machine. Auf Babelsberg. Ja. Du warst doch vor 2 Wochen da bei so einer Lesung, ne? Ja. Mit Stefan Schwarz? Ja. Ja, war toll, ich war auch da. Aber darüber wollen wir ja nicht. 10 Mark bei. Darüber wollen wir jetzt aber nicht reden, ja. Oder? Vielleicht wollen wir mal über Fallenstellen reden. Ja. Kannst du nee sagen? Also ich wollte sagen, dass die Eltern stellen ja eigentlich so Psychofallen. Deine Eltern dir? Ja, zum Beispiel, wenn man jetzt irgendwie, also wenn irgendwas Nettes gemacht hat oder so, Armbrot oder so, und dann sagt man was Falsches, dann kriegt man es immer gleich wieder. Also dann ist man voll in die Falle getappt. Ach, deine Eltern sagen immer so Sachen, von denen sie dann hoffen, dass du was erwiderst, was aber falsch ist, um dich dann zu überführen. Oh Gott. Naja, ja, irgendwie so. Mach mal ein Beispiel. Was sagen deine Eltern? Was sagst du? Also, oh Gott, so genau weiß ich es gar nicht. Deine Eltern scheinen aber außerordentlich raffiniert zu sein. Ja. Ja? Naja, ja, sind sie. Ja. Aber versuche mal trotzdem, dem mal auf den Grund zu gehen und rauszukriegen, wie das so abläuft. Also. Das wäre auch wichtig für dich, weil du das dann möglicherweise verhindern könntest. Ja, wir versuchen das jetzt mal beide gemeinsam zu analysieren. Ja, dann unsere Schlüsse draus zu ziehen. Also man ist erstmal total nett zu den Eltern. Man will ja nett sein, vielleicht höheres Taschengeld oder so. Ja, und da wissen die gleich, der Junge heuchelt wieder. Naja, nein, das darf man ja nicht zeigen. So, und dann machst du Abendbrot oder irgendwas, worüber sie sich freuen. Mhm. Dann kommen sie nach Hause und freuen sich. Und dann sagst du so irgendwas, deutest du was an, so höheres Taschengeld oder so. Und schon ist wieder alles im Eimer. Weil schon wieder denken sie hier, man hat alles nur gemacht wegen Taschengeld. Ja, und denken sie doch aber zurecht, oder? Naja, aber dann hat man sie ja umsonst gemacht. Ja, na, da hat man sie einfach ein bisschen dämlich angestellt. Kann das sein? Du müsstest vielleicht einfach den Abstand zwischen, sagen wir mal, nett sein und Abendbrot machen. Das müsstest du erstmal versuchen, eine Weile lang zu machen. Und dann den Abstand zwischen nett sein, Abendbrot gemacht haben und Taschengeldforderungen. Ein bisschen, du bist verdammt leise. Größer zu halten. Ja. Ja. Naja, dann gehst du jetzt mäßig belehrt hier aus diesem Telefonat raus. Okay. Ich danke dir sehr für deinen Anruf. Ciao. Tschüss. So, dann spielen wir jetzt noch eine Musik. Das ist jetzt nochmal Chumbawamba mit dem Nachnamen von Ulrike. Und dazu habe ich mich zu Hause noch entdeckt, so eine seltsame Platte, so eine komische Tondokumentation zur Schleierentführung, zu einem Zeitpunkt, an dem Ulrike Meinhof ja schon längst tot war, aber das, die Folge hatte, dass ich dann doch noch drei Mitstreiterinnen oder Mitstreiter von ihr quasi Selbstmord gemacht haben oder wie auch immer, jedenfalls dann da ihr Leben in Stammheim verloren haben. Jetzt seht ihr ja nicht, doch hier. Immer noch nicht. Woran liegt's denn? Woran liegt's denn? Daran liegt's nicht. Oh Mann. Auch nicht. Jetzt? Kick mal gerne mal, die Platte will ja nicht abfahren, losfahren. Das ist aber nicht meine Schuld. Ach da? Warum denn da? Oh. Na gut, meinetwegen da. 0 Uhr, Beginn des Countdowns. Oh. Sag mal, die falsche Geschwindigkeit, du. Jetzt. Countdowns. 0 Uhr 5, Meldung, Türen offen. 0 Uhr 6, Schüsse fallen. 0 Uhr 7, die ersten Passagiere steigen aus. 0 Uhr 8, vereinzeltes Feuer. 0 Uhr 9, die ersten Passagiere rennen weg. 0 Uhr 10, weitere Passagiere verlassen die 737 über Notrutschen. Keine Panik, geordnete Evakuierung. 0 Uhr 11, die Passagiere werden vom Flugzeug weggeführt. 0 Uhr 14, erste Meldung, drei Terroristen tot. 0 Uhr 17, Mogadischu an Lufthansa Frankfurt, Aktion beendet. Jahre posten die martialisch und durchtrainiert wirkenden Männer der Grenzschutzspezialeinheit ISG 9 den Ernstfall. Die grünen Barretts können sich in 18 Sekunden von einem schwebenden Hubschrauber aus 40 Meter Höhe abseilen. Sie sind Karatekämpfer und Kriminalisten zugleich. Mit Freude und Erleichterung ist in der Bundesrepublik und überall in der Welt die Nachricht von der Befreiung der 86 Insassen einer entführten Lufthansa-Maschine aufgenommen worden. Drei von denen, deren Haftentlassung erpresst werden sollte, leben ebenfalls nicht mehr. Andreas Bader, Gudrun Enslin und Jan-Karl Ratzel haben heute früh in ihren Gefängniszellen in Stuttgart-Stammheim Selbstmord verübt. Von Hans-Martin Schleier, dem Mann, dessen Entführung am Anfang des Dramas gestanden hatte, fehlt noch immer jede Spur. Das Justizministerium in Stuttgart verhängte inzwischen eine totale Nachrichtensperre über die Vorgänge in Stammheim. Herr Kaspar, ja, sind Sie am Apparat? Ja, Walter. Guten Tag. Ich höre Sie ganz leise. Ich verstehe Sie gut. Wie konnte es geschehen, dass trotz Kontaktsperre Schusswaffen oder zumindest eine Schusswaffe in die Zellen der Terroristen kommen konnte? Ja, das kann ich Ihnen natürlich nicht beantworten. Und ich glaube, sobald wir das auch der Generalbundesanwalt nicht beantworten können. Ja, das wäre es im Augenblick, was Herr Stuttgart zu sagen wäre. Vielen Dank. Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer. Vorwahl 0331 für Potsdam, 74 81 110. Oder an jede andere Polizeidienststelle. Die andere Polizeidienststelle heißt in diesem Fall halbautomatische Anrufbeantworter, die Telefonnummer 721 39 32. Hallo? Hallo? Huch. Huch. Ja, huch, da ist ja jemand, werde ich wohl schnell auflegen. Tschüss, Tag. Hallo? Ja. Oh, toll. Ganz schwer zu hören, hier ist Matti. Ja, Matti? Ich wollte was zu den Zeitstellergeschichten sagen. Es gibt Fallen, die einen wahnsinnig stören können. Und das sind die Fallen, die immer auf den Straßen stehen, wo man so bemüht ist, dass man diese in irgendeiner Form umfahren kann, vorher abbremsen kann und wo im Endeffekt dann immer noch Leute da sind, die damit Geld verdienen. Sag mal, du rufst jetzt aber direkt aus dem Straßenverkehr an, oder? Hallo? Ich kann dich ganz schlecht hören. Jetzt ein bisschen besser. Ja. Und das sind halt Dinge, wo man sagt, da so ein Flensburg ganz im Norden sitzt und das dann auch noch steuert, ist es irgendwann existenzbedrohend, diese Fallen. Und man muss halt mit Technik aufrüsten, die dann auch nicht so richtig funktioniert, aber bist du Taxi? Die Geschichte immer wieder spannend ist. Bist du Taxifahrer? Nee, nicht unbedingt, aber relativ häufig im Auto und dann immer unter Zeitdruck. Kannst du Gedichte auswendig? Das habe ich dich akustisch nicht verstanden. Kannst du Gedichte? Kannst du Gedichte auswendig? Gedichte auswendig, relativ begrenzt, um nicht zu sagen gar nicht. Gar keins, überhaupt keins. Ist wahrscheinlich nicht so toll, ne? Ah, nee, das ist schade, weil du hast so einen tollen Sound. Wenn du jetzt ein schönes Gedicht sagen würdest, dann würde das richtig super klingen. Wie produziert? Wie Rick, ja. Rick Rubin-mäßig? Ist in einer gewissen Form eine Rückkopplung, vermute ich mal. Ja, kannst du dir vielleicht ein Gedicht ausdenken? Ein Gedicht ausdenken? Ja. Dunkel ist die Nacht, schwach ist das Licht, zu kurz für das Radar Blitzlicht. War jetzt aber eher ein richtig praktisches Radarfallen anklagendes Gedicht von dir. Hast du eine Freundin? Nee, aber eine Frau. Eine Frau? Ei, ist ja doch ein feiner Unterschied, oder? Es ist ein gewisser Unterschied in einer gewissen Form, ja. Ja. Könntest du vielleicht auch, wie lange seid ihr schon verheiratet? Es wären wohl 8 Jahre. 8 Jahre. Und kannst du dich noch an die Zeiten erinnern, als du voll in sie verliebt warst? Ja. Ist schon lange her? Ich liebe sie immer noch, aber zwischen lieben und verliebt sein, würde ich sagen, ist schon ein relativ großer Unterschied. Ja. Aber kannst du dich so geistig zurückversetzen in den Zustand voller Verliebtheit? Ja. Ja? Könntest du vielleicht ein Liebesgedicht noch, nachdem du jetzt so schön, also ein sehr profanes Radarfallengedicht gemacht hast, aber vielleicht noch ein Verliebtheitsgedicht für dein, wie heißt deine Frau? Anke. Anke, ach, da reimen sich doch auch Sachen drauf. Gerade aus dem Straßenverkehr. Ob für die noch ein Verliebtheitsgedicht? Relativ schwierig in der Form. Aber welche Geschwindigkeit hast du gerade? Naja, ich sage mal, ich habe es inzwischen geschafft, auf 120 runterzubremsen. Wollen wir noch ein bisschen runtergehen und vielleicht dann ihr Gedicht sagen? Weil das klingt nämlich so prima. Vielleicht hört Anke auch zu. Ich denke mal, dass sie mich seit einer Stunde abgeschrieben hat. Eieiei. Dass dann doch nicht so zügig geht. Ja, aber vielleicht hört sie aus Resignation jetzt Radio. Meine poetische Art ist um die Zeit ein bisschen sagt es nicht. Nein, ey, wer aus dem Standradar fallende Dichte machen kann, der wird auch noch ein Verliebtheitsgedicht für sein Schnuckelchen Anke zusammenkriegen, oder? Ich sag mal, die Schnuckelchen sind inzwischen mehr die Kinder. Ja. Aber es ist immer noch eine ganz nette. Und edit jetzt aber in Gedichtform. Das ist ein Gedichtform. Muss ich ja nicht mal unbedingt reimen, aber es müsste einfach so rhythmisch ein bisschen, so ein bisschen, hallo? Ja, ich kann nicht mehr hören. Ah, jetzt habe ich aber Angst gehabt, dass der Kontakt abgebrochen sei. Dann hätte ich ja gleich den Kontaktbereichsbeamten angerufen. Es ist halt nur das Problem, dass du rein über das Telefon ein bisschen schwach zu hören bist und dann über Radio mal die Rückkopplung da ist. Ja, das ist aber nicht schlecht, finde ich ganz gut. Dann will ich mal sagen, lieber Sonnenschein, ich sehe inzwischen Licht über die Gegend, in die ich sein müsste gleich. Und schlafen Kinder neben dir, so freue ich mich, bei dir zu sein. Gut, schön. Und ansonsten, wenn ihr, sagen wir mal, silberne Hochzeit feiert, dann hätte ich noch einen praktischen Zweizeiler. Hallo? Ja? Silberne Hochzeit? Ein? Das ist noch ein paar Tage hin. Ja, aber wenn, glaube ich, immer 25 Jahre. Da könntest du dich ja schon gedichtmäßig vorbereiten drauf. Und ganz kurz zum Beispiel, danke, Anke. Ich versuche das mal. Danke. Wie war das? Anke. Schön. Sag da, ich bin total lernfähig. Gut. Merkt ihr das schön, dass du das nicht vergisst bis zur silbernen Hochzeit? Ich versuch's aufzuschreiben. Ja? Das ist, glaube ich, ein toller Gedicht, da wird sie sich sehr drüber freuen. Ich hoffe es. Mehr als über den Nerz, auf den du jetzt schon sparst, wahrscheinlich. Womit kannst du, Anke, große Freude machen? Mit Gedichten nicht, wa, oder? Das habe ich jetzt irgendwie nicht verstanden. Womit machst du, Anke, immer mal eine große Freude? Wenn ich das Frühstück machen würde. Ach, ich bin so verliebt in den Sound. Ja, das ist... Und, na ist doch... Wie weit musst du noch, bis du nach Hause bist, bis du zu Hause bist? Also ich muss sagen, ich bin jetzt gleich ab nach Babelsberg. Ah ja. Ach, wo wohnst du hier in Babelsberg? Nee, ich wohne mehr hinten... Wie heißt das? Na, so Sternenwaldwandweg, die Ecke da hinten. Ah ja. Naja, dann grüß die Anke schön. Ich werde das machen. Ja? Tschüss. Eine Schicht. Ja, danke. Mann, oh Mann. Jetzt bin ich aber selber hier ganz trieselig im Kopf. Hoi, das hat er so geschallert. Tag, hallo. Ja, hallo. Wer ist in deiner Leitung? Also sag mal, soll ich morgen wirklich mal mit dem Dings da fahren, mit dem Fahrrad? Wie wird denn das Wetter? Hast du den Wetterbericht gehört? Nee, ich habe den Wetterbericht natürlich nicht gehört. Na, soll ich dir das andere Auto geben? Ja, gib mir noch irgendwie 5 Autos, dann kannst du noch 4 behalten. Ich habe doch aber nur 3. Na, dann gib mir 2. Nein, du kannst nur 1. Kinder, ihr macht doch ein Hörspiel. Ja, wir machen ein Hörspiel. Ja, und klein Jürgen sitzt hier vor dem Radiogerät mit dem Daumen im Mund und ist glücklich. Wer ist denn deiner Leitung, bitte? Wie ist Ihr Name? Ich sag ja nichts. Ich leg jetzt auf. Ich tschüss. Was ist denn das für eine Telefonleitung heute hier? Ist es der Herr Kuttner? Jürgen, du warst noch nie so verschüchtert wie heute. Was ist denn los? Ich wollte mich jetzt hier nicht zwischen euch drängeln. Ich denke, ein glückliches Paar in der Leitung. Ja, da wäre ich ein Teufel tun, mich dazu zu sagen. Wie bitte? Hallo? Wie bitte? So glücklich sind wir gar nicht, sonst hätten wir doch dieses Telefon nicht in der Hand. Na, aber ihr habt euch doch jetzt quasi getroffen. Ja. Und ihr sprecht nämlich an in einen Telefonhörer. Und das ist jetzt angerufen, eure, jetzt in die Leitung rein. Eure Gesichter sind jetzt ganz eng beisammen. Oder? Du bist so leise. Wie heißt denn du? Uli. Das stimmt gar nicht, das bist du doch. Ah ja. Wer heißt denn jetzt Uli? Der Mann mit der tiefen Stimme. Ich denke, der heißt Jürgen. Und wie heißt, der Mann mit der hohen Stimme? Ah, das ist kein Mann, Mann, Mann, Mann. Mann, Mann, Mann, was ist denn das? Das ist Julia. Hi, wir sitzen hier auf unserer roten Ledercouch. Auf eurer roten Ledercouch? Ich mal an und beglücken mich ein bisschen mit unserem... Womit? Mit eurem, womit? Na, mit unserem Geplauder. Ja, na, dann beglückt mich mal weiter. Darf ich mich einfach zurücklehnen und zuhören? Ja, das kannst du machen. Also ich brauche irgendwie so ein bisschen so ein Gegenüber. Ich höre nicht so schlecht, du bist so leise. Vielleicht hältst du dich an Uli. Ja, wir konnten uns noch nicht einigen, ob wir nun morgen mit dem Fahrrad fahren oder wie es Wetter wird. Weißt du, wie es Wetter wird? Nee, weiß ich nicht. Da hörst du bei deinen komischen Nachrichten nie hin. Ihr macht nee, da arbeite ich ja immer. Da überlege ich mir und denke nach. Ja, naja, aber so viel muss man nicht. Alle durcheinander. Okay. Hier liegen immer alle Nachrichten rum. Ja, guck doch mal bitte nach, wie das Wetter ist. Ach, das ist aber von heute früh. Das ist noch ausgedruckt. Das sind Nachrichten von heute früh. 6.30 Uhr? Wollt ihr das Wetter von 6.30 Uhr hören? Sag mal. Du hast versehen schon Ernst Busch in Ausländisch gespielt heute. Ja, nicht schlecht, oder? Das konnten wir gar nicht verstehen. Kannst du denn Holländisch? Nee. Aber gespielt. Ja, aber ich kenne ja das Lied. Sing doch mal. Nee. Na komm, letztes Mal habe ich gesungen, heute bist du dran. Ach, letztes Mal hast du gesungen? Was hast du gesungen letztes Mal? Sputnik, Sputnik, kreise, ich muss auf die Reise. Wenn ich dich recht herzlich bitte, nimmst du mich mal mit. Hey. Ey, damit machst du aber so deinem roten Leder-Couch-Häschen irgendwie viel Freude immer noch, oder? Ja, da haben wir viel Spaß. Das war nicht von Ernst Busch, aber auch schön. Ist nicht von Ernst Busch, aber singt ihr öfter mal zusammen? Immer. Oder Julia spielt Geige. Ehrlich? Ja. Oh, Julia, soll mal die Geige holen und ein bisschen Geige spielen? Mal die Geige. Oh, scheiße, nein, ey. Doch. Ich hab so lange nicht mehr gespielt, ich weiß nicht was. Na, das finden wir dann schon raus. Und Uli, spielt so auch ein Instrument? Nee, leider nicht. Ich muss immer singen dazu. Ach so, sonst könnten wir jetzt schon ein bisschen Hausmusik machen. Na, wir üben ein bisschen, dann melden wir uns nochmal. Nee, jetzt müssen wir gleich mal üben. Okay, dann hol mal die Geige. Oh, scheiße. Wird das bald? Also sie sucht, dabei müssen wir die Zeit einnehmen. Was spielt denn die Uli immer so für Musiken sonst? Was so für Musik? Na, normalerweise spielt sie immer Punkmusik. Oder wie das jetzt auf Neudeutsch heißt. Ehrlich, aber doch nicht auf der Geige, oder? Was ist mit der Musik? Spielst du doch nicht auf der Geige normalerweise. Naja, selbstverständlich. Punk? Dachtest du, nur City spielt Geige? Es gibt auch Punkbands, die Geige spielen. Ah, na, da soll sie jetzt mal aber schön Punk spielen. Was spielst du denn so? God Save the Queen? So Sex Pistols-mäßig? Kennst du das Problem mit den bulgarischen Rucksäcken, wo die Strippe so verknotet ist, dass die schlecht aufgeht? Nee. Ach so, das Problem hat sie jetzt gerade. Ja, das ist immer ein Stück, dieser Rucksack. Aber sie hat schon den Koffer in der Hand. Ja, da wollt ihr euch vielleicht noch ein bisschen vorbereiten und telefoniert mit jemand anders weiter und nehmt euch dann in 2 Minuten wieder rein? Also musst du eigentlich nicht, die Geige ist schon da. Ah ja, gut. Was soll ich denn spielen? Naja, irgendeins deiner Punk-Songs. Oh, scheiße, du, mein, das kann ich nicht machen. Das wäre irgendwie so wegen GEMA und Scheiß. Nee, das kann ich auch nicht. Warte mal. Also ich halte mal hier das Telefon. Ey, jetzt Punk auf der Geige, da bin ich ja neu gespannt. Ich würde ja eigentlich doch gerne üben. Na, dann üb mal was, wir hören an. Das ist aber nicht Punk, wenn man vorher übt, oder? Oh, ich weiß gar nicht mehr. Ich habe schon so lange nicht mehr gespielt. Ich habe das immer gesungen, weil die Geige kaputt war. Mann, wie soll ich denn hier spielen? Ach, wir kriegen das schon hin. Warte mal, nein, ich will üben. Ich hab Angst. Jetzt willst du noch üben. Trau mich nicht. Jetzt seid ihr auch nicht so kindisch. Doch. Ja, jetzt, the show must go on. Jetzt zahlst du keine Gebühren, dann verschenkst du die kostbare Sendezeit. Ja, richtig. Ja, ich meine, das ist ja auch dein Geld, was du da. So, jetzt mal ein bisschen anpanken hier. Los. Ich kann mir das nicht. Oh. Okay, stimmt. Ja, stimmt, ey, Geige ist echt irgendwie die telefonfreundlichste. Warte mal kurz, Moment. Du, ich war immer für die leisen Stellen zuständig, ja? Ja. Und dann fing dann das Gegröhl auf des Sängers an und so weiter. Also das war die kurze Stelle von mir. Bitteschön. War es leise genug? Dankeschön. Bitteschön. Denn war jetzt kein Fallenstellergespräch, aber wir können mit deinen Themen eh immer nicht so viel anfangen. Du, das war ein Fallenstellergespräch, weil wir haben dir eine Falle gestellt. Richtig, stimmt nicht, ich habe ja sofort mitgekriegt, dass es Hörspiel ist, oder? Ja, wir haben so getan, als ob du gar nicht da bist. Das stimmt nicht, wir waren doch schon ein bisschen irritiert, weißt du, weil wir haben nämlich schon eine halbe Stunde probiert und Martini gesoffen und gelacht und hatten die besten Themen, hatten wir schon bis zum Ende besprochen. Weißt du, und was schade ist? dass du nicht aufnehmen kannst, was die Leute sich unterhalten, bevor du ans Telefon gehst. Das stimmt, da bin ich aber auch, da wäre ich auch extrem neugierig. Wir machen das hier natürlich mal eine Kassette. Traurig. Da hättest du eine 24-Stunden-Sendung, ja, wenn du alles zusammennimmst. Vielen Dank für den Anruf. Das war recht lustig. Okay. Ja, bitte. Und für die Geigerei. Winke, winke. War es nicht dafür? Doch, und für die Geigerei auch vielen Dank. Ja gut, das habe ich aufgenommen, ja, und werde meiner Mutter vorspielen. Gut. Danke. Tschüss. Viel Spaß. So, dann jetzt die letzte Ulrike Meinhof-Musik. Die stammt von Juliane Werding. Oft voller Rätsel und Fragen nach dem Sinn. Man hört die Menschen klagen, was ist schuld daran, dass man heute auf nichts mehr bauen kann. Denn was gestern noch groß und unvergänglich schien, das ist heute nur noch Staub auf unseren Schuhen. Und die alten Ideale, sie sind nichts mehr wert. Freunde, hat die Zeit schon lange Zeit. Du sprichst mit mir von Liebe und ich weiß, du meinst es ernst. Doch sag nicht gleich, sie hält dein Leben lang. Ich bin morgen vielleicht schon nicht mehr das Mädchen, das du kennst. Schau die Welt mit anderen Augen an. Denn aus Freude wird auch Leid, aus Liebe Einsamkeit. Es ist alles eine Frage der Zeit. Doch willst du mit mir den Weg ins Ungewisse gehen, dann sagst auch du vielleicht am Ende, schön war die Zeit. Für meine Begriffe doch ein harter Konkurrenz zum Oktoberclub getreten ist. Wir telefonieren ja noch weiter. Thema ist immer noch Fallenstellen, wobei so richtig erschüttert hat mich ja bisher noch keine Fallensteller-Geschichte. Da bin ich fast traurig. Tag, wer bist denn du? Ja, hallo, hier ist Katie. Tag. Tag, Katie. Na? Na? Ich habe letzte Woche schon mal angerufen. Obwohl ich die Sendung erst zum zweiten Mal gehört habe, bin ich heute wieder durchgekommen. Wunderbar. Super, nicht ziemlich professionell. Was? Ja, das ist professionell, sag ich. Ach so, das wollte ich jetzt gar nicht hören. Nö, ich wollte ja auch irgendwie ein Kompliment machen und mir ist irgendwie nichts Besseres eingefallen als zusammen so professionell. Das ist aber nicht gerade ein Kompliment, was man einer jungen Dame machen sollte, oder? Nee, nicht. Also sagen wir mal so, das haut mich jetzt nicht um. Nein. Hm. Was wär denn ein Kompliment, was dich jetzt umhauen würde? weiß ich nicht. Also jetzt so, weiß ich nicht, nein. Wenn ich irgendwie was so von deiner Stimme zwitschern würde, sagen, dass du eine tolle Stimme hast, würde ich das sprachlos machen? Nee, das würde ich dir auch nicht glauben. Nee, wer kommt auch nicht überzeugend, wa? Nee, das ist alles. Ist aber auch schwer, per Telefon Komplimente zu machen, selbst wenn man will, hm? Das erwartet doch auch gar keiner von dir. Also ich erwarte das manchmal von mir. Ach, ich so denke, ach, Kunden, aber jetzt die Zeit, wieder mal ein schönes Kompliment zu machen. Ah ja, mhm. Ah, und dann ist aber blöde, dann rutscht nur so ein Idiotensatz raus, wie ist aber professionell. So, das ist aber immer so. Ich glaube, wenn man zwanghaft bemüht ist, ein Kompliment zu machen, dann kommt immer meistens nur was Schlechtes raus. Zwanghaft war der jetzt nicht. Na gut, machst du Komplimente? Was? Was? Machst du Komplimente? Ja, sehr gerne. Ja? Ach, finde ich wunderbar. Komplimente machen findest du wunderbar? Ja, Komplimente machen finde ich wunderbar. Ja, und hast du manchmal aber auch das Gefühl dabei, dass... Wie oft machst du so Komplimente? Na, nur nicht wahllos, ne? Und es ist jetzt auch nicht so, dass ich Komplimente mache, weil ich dann selbst welche hören möchte. Hm. So ist nicht. Sondern ich mache Komplimente, weiß ich nicht, meinen Freundinnen oder meinen Freunden, wenn ich irgendwas besonders bemerkenswert finde. Ja, ist es schwieriger, Männern Komplimente zu machen? Nein. Was machst du da so für Komplimente? Unterschiedlichster Art. Also entweder, wenn jemand sich besonders hübsch gemacht hat oder wenn jemand etwas besonders Gutes gesagt hat oder gekocht hat. Oder machen sich auch Männer in deiner Umgebung, machen die sich auch manchmal besonders hübsch? Ja, natürlich. Ja, wie sieht denn das aus? Also du musst jetzt nicht denken, dass sie dann alle ihre gebügelten Hemden anziehen. Nee, aber ich denke, dass ich vielleicht was lernen könnte. Also wenn Männer sich besonders hübsch machen, was sie dann machen? Na, jetzt nicht grundsätzlich, sondern jetzt deine Bekannten. Meine Bekannten, was meine Bekannten für mich alles machen. Ja, wenn sie dann irgendwie ein Kompliment ernten. Oh, du siehst heute aber hübsch aus. Nein, ich sage dann, oh, du siehst heute aber sehr gut aus. Oder das steht dir gut, dein Pullover steht dir gut. Oder Mensch, du riechst heute gut. Oder. Ach ja, echt, jetzt sagst du? Ja, das ist doch wichtig. Ja, wonach riechen die denn dann? Möchtest du jetzt irgendwelche Sorten hören? Also sie riechen dann nach Montana, kennst du das? Nee, kenn ich nicht. Ach, du kennst dich mit sowas nicht, bist du nicht so der Typ, der so Parfum benutzt? Nicht so ein Auskenner. Aber Montana gerade. Ja, das ist gut. Na, da gibt's einen super Song von Per Ubu. Kenn ich nicht. Außerdem kommt der Una-Bomber aus Montana. Den kennst du wahrscheinlich auch nicht. Du bist ja richtig klug. Willst du jetzt zeigen, wie klug du bist? Nee, ja nicht. Nee, weil ich habe mir heute viele Gedanken über Montana gemacht. Ah ja, ist ja ein Zufall, ne? Ja. Ja, ich wollte aber eigentlich doch eine ganz andere Geschichte erzählen. Eine Fallengeschichte. Nee, aber erzähl mal noch weiter. Erstmal Montana und was noch? Montana. Ja, also von wem ist Montana? Montana, da ist das bei so Parfums, da gehören auch immer die Designer dazu, oder? Ja, das ist ja meistens so. Und dann, was auch ganz... Aber von wem ist Montana? Von wem ist von Montana? Von Montana, von Claude Montana. Ach, der heißt Claude Montana? Ja, Mensch. Ach, ist ja interessant. Ja, musst du dir mal auflegen. Gefällt deiner Freundin bestimmt. Also, Entschuldigung, wenn du einen hast. Ja. Nein, also das riecht sehr gut. Wo legt man das auf? Du hast doch... am Hals und an den Ohr, an den Ohrläppchen, da riecht es besonders gut. Echt? Männer müssen das auch an den Ohrläppchen machen? Natürlich, Mensch. Ach, ehrlich? Sag mal, was machst du? Naja, ich habe ja so kleine Ohrläppchen, da passt ja nicht viel ruf. Das reicht doch. Meinst du? Ja, natürlich. Du kennst meine Ohrläppchen nicht. Nee, das stimmt, ja. Siehst du? Naja. Aber man könnte ja dann Vorder- und Hinterseite benutzen, wenn das Ohrläppchen an sich klein ist, oder? Ja. Wie du das jetzt erzählst, jetzt klingt das so lächerlich, aber das... Nee, ja nicht. Nee, das ist nicht. Ja, manchmal klingen bei Sachen ein bisschen lächerlich, wenn man die ein bisschen genauer darstellt. Ja, stimmt. Aber das ist ja nicht lächerlich. Obwohl, ich glaube, es sind nicht die nicht weil du es genauer darstellst, sondern weil ich mir jetzt gerade so vorgestellt habe, weißt du? Wie ich versuche, an die Hinterseite meines Ohrläppchens zu kommen, ja? Wie du jetzt so zwanghaft vorm Spiegel stehst und probierst, so den Tropfen auf das Ohrläppchen zu machen. Sag mal, ist dir auch schon mal, wenn du jetzt, du legst ja sicher, auflegen fand ich so klasse. Parfum auflegen, sagt man das so? Weiß ich nicht, das sag ich so. Ich würde mal sagen, ranmachen. Ja, das ist ja so berlinerisch, ne? So ranmachen, ey. Ah ja, ranmachen ist alles so doppeldeutig, oder? Ranmachen. Ja? Naja. Der macht sich aber ganz schön ran. Der macht sich ganz schön ran. An die Olle. Der heißt sich ran an die Olle. Ja. Aber wenn du dir jetzt so Parfum aufgelegt hast, ist dir da schon mal... Ich Parfum aufgelegt hab, ja? Ja, ist dir auch schon mal die Flasche so ausgerutscht, dass sie die ganze Parfum, die über den Körper gesudelt ist? Nein. Kann ja passieren, oder? Ja. Aber was macht man? Nee. Wieso? Nee, kann doch passieren. Wie? Dann müsste ja das Glas auf der Haut zersplittern. Ach so, naja, aber dass man jetzt vielleicht so macht, so schüttelt so und dann kommt irgendwie viel. Das ist ja mit Zerstäuber, weißt du? Ach so, da kann es ja nicht passieren. Stimmt. Da kann es nicht passieren. Schade. So, jetzt kommt meine Geschichte. Das wäre aber auch interessant gewesen. Ja, jetzt kommt aber deine Geschichte. Ja, warte mal. Also pass auf, ich habe eine Geschichte aus dem Jahr Anno 93 zu erzählen. Das war genau Dezember 93. Mein Ex-Freund und ich waren kurz vor der Trennung. Und war die denn erfolgreich, die Trennung? Ja, die war dann erfolgreich. Ja, das ist auch schon jetzt lange her. Jedenfalls, wie wir Frauen nun mal so sind, spürte ich, dass da irgendwas anderes noch war. Weißt du? Du weißt, eine andere Frau, klar. Ach so. Ja, Mensch. Ja. Wahrscheinlich am Geruch. Ja, das ist jetzt gut. Nein, ich habe es nicht gerochen, weil wir telefonierten an dem Abend. Ja, da lässt er ja schwer riechen. Das geht dann nicht so gut. Und jedenfalls erzählte er mir dann, ja, und er hätte halt so ein junges Mädel kennengelernt. Also er sagte, ein junges Mädel, deswegen sage ich das jetzt auch so. Wie alt warst du denn da zu dem Zeitpunkt? Zu dem Zeitpunkt, 93, war ich 23. Jetzt ist 96, jetzt werde ich 96. Ach, na, das ist doch aber eine Frechheit, oder? Mit einer 23-Ehe gegenüber zu sagen, man hätte da ein junges Mädel kennengelernt? Pass auf, ich war 23, aber das Mädel, was er kennenlernte, war 16. Eieiei, wie alt war er denn? Keine Spinne, ist wirklich wahr. Wie alt war er denn? Er war 22. Siehste? Also er war jünger als ich. Ja, das fällt mir doch gleich wieder ein, it smells like Teen Spirit. Ja. Er fühlte sich natürlich zu den 16-Jährigen mehr hingezogen, weil das war auch mehr so sein Ding. Gut, ich will jetzt ja nichts sagen. Was heißt denn, wieso war das mehr sein Ding? Ja, sag mal, ich mache doch jetzt hier keine Therapie im Radio. Nee, aber ist doch interessant. Nee, ist doch wie? Das hören jetzt alle Leute und stell dir vor, er hört es. Ja, die kennen doch nicht über ihn. Die kennen doch nicht deinen Freund. Du redest doch jetzt wie, wenn du über Gott redest. Über Gott? Nee, über Gott. Naja, Gott ist jetzt ein blöder Fall. Wie redest du denn über Gott? Obwohl, über Gott kann ich genauso reden, ja. Siehst du? Warte, ich will doch jetzt die Geschichte. Nee, aber ich meine, das ist jetzt völlig anonym. Ist jetzt völlig anonym? Ja, ich habe dich ja nicht mal nach deinem Namen gefragt, oder? Das Einzige, ich habe meinen Namen gesagt. Ah, siehst du, ich habe den schon wieder vergessen, wie viele Zuhörer wahrscheinlich auch. Der einzige Name, der gefallen ist, ist Montana. Ja, das ist aber nicht mein Name. Und Pierre Ubu. Siehst du, das ist nicht dein Name? Nein, nein. Aber ich könnte dich ja jetzt mal einfach Montana nennen. Okay, nenn mich einfach so. Ja, anonyme Parfum-Userin. Jedenfalls, und wir telefonierten und er erzählte mir dann, ja, er hätte also ein Mädel kennengelernt und so. Und er erzählte das so ganz so, als ob, weiß ich nicht, als ob er eine alte Schulfreundin getroffen hätte. Und ich war dann halt so, dass ich so dachte, irgendwie, das ist alles ganz komisch. Und dann habe ich ihm halt eine Falle gestellt, indem ich ihn, also mit meinen Fragen probiert habe, eine Antwort. Warte mal, jetzt muss ich mal den Satz wieder on. Also ich habe durch geschicktes Fragen probiert, ihm die richtige Antwort rauszulocken, weißt du? Ja. Und da habe ich ihm also eine Falle gestellt. Was hast du denn da so gefragt? Na, ich habe dann so getan, als ob ich, also er hat jetzt erzählt, ja, er hat also das Mädel kennengelernt, ja, so. Und hat das so runtergespielt und ich habe dann halt so getan, als ob ich schon wüsste, was passiert ist. Ja. Siehst du, was ich meine? Ja. So wie Frauen das immer so machen, ja, das ist ja immer so ein bisschen, so sind ja Frauen eben. Na, Frauen und Privatdetektive. Hier, der mit dem Holzauge, wie heißt denn der? Der mit dem Holzauge? Ja, der mit dem Glasauge, der mal so ein bisschen, Peter Falk, wie heißt denn der? Als Columbo. Nicht Columbo. Heißt ja nicht Columbo. Peter Falk ist aber Columbo. Naja, dann eben Columbo. Ja. War? Der kommt auch immer noch mal so dusselig zurück und stellt dann immer noch so eine Frage. Ein bisschen doof. Ja. Ein bisschen doof, aber im Grunde ganz zielorientiert. Ja, da bin ich immer verunsichert. Denke, ist das jetzt meine Freundin oder ist das Columbo? Naja, und jedenfalls habe ich dann also alles rausbekommen, was ich wollte. Aber es hat sich auch gerecht, denn einen Monat später, also die Trennung war dann noch nicht richtig vollzogen, habe ich dann also auch jemanden Altes wieder getroffen und da hat er dann sich gerecht, indem er also im Grunde die Fragen benutzt hatte, die ich benutzt habe, um es bei ihm rauszubekommen. Ach, da hat der dir dieselben Fragen gestellt wie du ihm? Ja, ich war so doof, weißt du, dass ich das nicht gekriegt habe. Ach, das ist aber eine schöne Geschichte. Findest du jetzt verarschte Mensch? Nee, finde ich wunderbar. Ach komm. Nein, finde ich gut. Ja, findest du gut? Na, wunderbar, dann habe ich dich jetzt erfreut. Ja, hast du mich aber voll erfreut. Mensch. Und ich bedanke mich bei dir. Alles klar. Weißt du, womit? Nee. Na, mit Montana. Mit Montana, ja, klar, Mensch. Von Pierre Ubu allerdings. Wie heißt der andere Montana Claude. Mit dem Vornamen? Claude. Ja? Ja. Das ist jetzt, Pierre Ubu, das ist echt irgendwie so eine Lieblingsband von mir. Schön. Ja, und die singen jetzt Montana. Und man weiß ja nicht genau, singen jetzt vom Parfum oder was. Müssen wir mal schön zuhören. Ich danke dir für deinen Anruf, ja? Okay, tschüss. Tschüss. Ey, Pierre Ubu ist sowieso Gott.

Wirbelsturm. Er hat in Bangladesch mehr als 400 Todesopfer gefordert. Weit über 30.000 Menschen sind verletzt worden. Protest. 1.000 Beschäftigte des öffentlichen Dienstes haben in Frankfurt-Oder gegen die Bonner Sparpläne demonstriert. Zugleich wandten sie sich gegen die unnachgiebige Haltung der Arbeitgeber in den laufenden Tarifverhandlungen. Abgelehnt. Kroatien wird vorerst nicht in den Europarat aufgenommen. Zunächst müsse das Land Fortschritte in den Bereichen Menschenrechte und Demokratie aufweisen, hieß es. Einspruch. Die Kampagne gegen Wehrpflicht hat beim Deutschen Werberat Beschwerde gegen die Plakatwerbung der DASA für die internationale Luft- und Raumfahrtausstellung in Berlin-Schönefeld eingelegt. Es sei abstoßend und sittenwidrig, mit kindlichen Motiven für Geräte des Todes zu werben, heißt es in dem Schreiben. Lichtblick. Auf Drängen der UNO haben Ghana und Sierra Leone nun doch mehrere tausend Bürgerkriegsflüchtlinge aus Liberia aufgenommen. Beide Länder hatten sich tagelang geweigert, die Menschen von Bord der Schiffe gehen zu lassen. Wetter. In Kurzform nachts um 9 Grad, am Tage wolkig mit Aufheiterungen, meist niederschlagsfrei, 16 bis 19 Grad. Wetter. In Langform natürlich, nachts wolkig, im Osten anfangs auch gering bewölkt, gebietsweise Nebel oder Hochnebelbildung, Frühtemperaturen zwischen 11 und 7 Grad, in Berlin bei 10 Grad, schwach windig, morgen nach Nebelauflösung, natürlich heute nach Nebelauflösung, wolkig mit Aufheiterungen, allgemein niederschlagsfrei, Höchsttemperaturen zwischen 16 und 19 Grad, in Berlin nahe 18 Grad, schwacher bis mäßiger Nordwestwind, in der Nacht zum Donnerstag dann wolkig, kaum Schauer, Tiefsttemperaturen 8 bis 4 Grad, schwacher Nordwestwind. Und wenn ihr wissen wollt, wie kalt es jetzt in Potsdam ist, da sind 11 Grad. Das war's. Fritz ist Bar jeder Vernunft an der Berliner Schaferstraße. Sprich roh mit deinem kleinen Sohn und hau ihn, wenn er niest. Balladen, Märchen und schaurig schöne Lieder von und mit Merit Becker. Einen wunderschönen guten Abend. Mensch, machen die einen Krach. Wenn ich mal tot bin, ist mein schönster Tag. Merit Becker und Band vom 14. bis 31. Mai. Zwar nicht täglich, dafür aber heute. In der Bar jeder Vernunft an der Berliner Schaferstraße. Wärmstens empfohlen von Fritz. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Ja, es ist jetzt noch eine knappe halbe Stunde Sprechfunk, aber nicht nur mit mir, sondern auch mit, und da freut mich sehr, Captain Beefheart. It's so hot. Looks like you have to eat beach clothes. Moon's so full. Wow! Hang on a pumpkin. You know there's something. The moon was a stone's throw. Stop the show. I need to say hello to the crow. Light the fire, piano. Showed up and it started the show. Tonight there'll be ice cream. Ice cream for Crow. Ice cream by night. Sun cream by day. Stable. Ice cream for clothes. Crow pants are stiff. tears in a haystack. Scarecrow, get back. Tonight there'd be a fellow treatment beneath the symbol. We'll all assemble. Cut the cake. We'll all get well. Turn up the speakers. Hot, blop, squat. It's a keeper. Vielen Dank, Captain. Tag. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Ey. Oh Mann. Hallo? Ja, hallo, hier ist Oliver. Tag, Oliver. So, ich wollte auch gerade mal so eine Sache mit einer Falle erzählen. Oder ja. Mal das Radio ein bisschen leiser. So. Ich sitze gerade mittendrin in der Falle. Das Wieso? Ist ein Problem im Moment. Ach so. Im und Knast zwar sitze quasi. Ich auf der A24 im Stau. Ah, na, Stau ist da mal noch besser als Knast. Wo ist denn die A24? Ich kenne die ja mal nicht bei mit Namen, die Straßen. Zwischen Neuruppin und Herzsprung, sagt ihr das was? Herzsprung sagt mir weit. Ja. Herzsprung ist sowieso der schönste Ortsname. Ja, sagt. Außer noch ja. Elend und Sorge, aber die sind, glaube ich, im Harz. Da fährt die Harz-Querbahn. Kenn ich nicht. Kennst du nicht? Tut mir leid, aber. Echt nicht? Nee. Ach man, das ist aber bitter. Tut mir leid, dass ich da enttäuschen ja. muss. Da sind, du sitzt jetzt einfach so im Stau, ja? Ja, schon etwas länger, so zwei Stunden. Da, und du hast Radio dabei? Ja, Fritz. Und hast dann, ja, dachte ich mir, und hast deine Freude daran? Bitte? Hast deine Freude daran? Willst du ja, mal, hör mal. Ich fand's, muss ich sagen, ganz interessant. Ja, willst du mal noch ein bisschen was lernen? Ja, vielleicht. Ja, Elend und Sorge zum Beispiel? Elend und Sorge? Ja, hör mal, ja, hör mal. Was mal damit. Jetzt hör mal, bloß zuhören. Lok 99 72 38 der Harz-Querbahn vor Personenzug in strömendem Regen zwischen den Bahnhöfen Elend und Sorge. Super, oder? Nicht schlecht. Ja, und die lassen wir jetzt ein bisschen drunter dödeln. Du stehst da jetzt in der A24 in der Falle. Und wo willst du hin? In die Falle wahrscheinlich. Ja, das ist die zweite Falle, die mir heute noch bevorsteht, ja. Gut. Ich hoffe, dass es heute noch klappt. Kann ich jetzt irgendwas zu deinem Wohlbefinden noch tun? Ja, ich würde ganz gern irgendwas von Terry Hawks hören. Kann ich leider nicht machen. Schade. Hab ich leider nicht hier. Was hast du denn so die Richtung? Die Richtung? Nina Lizell. Nee, die muss ich unbedingt noch spielen. Das ist echt andere Richtung, aber die muss ich noch spielen. Der Mann mit dem Panama-Hut, das ist auch Bildungsradio. Naja, gut. Das wird die nächste Musik sein. Vielleicht denkt ihr ja alle mal, die jetzt zuhören, so an die einzelnen anderen Leute, die hier noch so stehen. Wieso? Jo, das sind 10 Kilometer. Ich weiß nicht, was da den Leuten umgerechnet ist. Ach so, ach Mensch. All meine Sorgen, nee, wie heißt das denn? All meine Gedanken sind bei euch 10 Kilometern. Das ist gut. Ich danke dir für deinen Anruf, ja? Danke. Tschüss. Tschüss. Hallo? Hallo? Ja, hallo. Tag, wer bist du? Ich bin Petra. Tag, Petra. Ja, lass dich doch einfach irgendwo mal einschließen von deiner Freundin. In ihrer Wohnung zum Beispiel. In ihrer Wohnung? Da wäre ich doch aber blöd, wenn ich dich einschließen lassen würde. Nee, das wäre die Falle für dich. Naja, aber für sie in dem Falle, wenn du dich einschließen ließest. Ja, aber für wie blöd hältst du mich denn? Dass ich jetzt jemanden bitte, mich einzuschließen? Derjenige weiß ja davon nichts. Macht der Gewohnheit. Derjenige, der mich einschließt, weiß davon nichts. Nee, weil er ja eigentlich von dir getrennt lebte. Kann es sein, dass du eher von dir redest? Naja, dass du uns jetzt, dass du uns jetzt, dass du uns verwechselst? Ich frage, nicht? Wer ist denn jetzt ich? Also, sag mal so, du bist du und ich bin ich, ja? Also, wie heißt du nochmal? Petra. Ja. Petra ist jetzt mal ich. Petra? Ja. Hast du eine Identität? Du lässt dich einschließen. Ja. Von dir, ja, oder? Ja, das ist ich, ja. Ist okay. Du lässt dich jetzt einschließen von deiner Freundin, weil sie ja eigentlich von dir getrennt lebt. Und du hast sie nun mal halt so zufällig getroffen und sie nach Hause gebracht und ihr wart beide nicht fähig zu laufen. Oh Mann, Petra, da tun sich ja wieder Abgründe auf. Was? Ist es Alkohol, der deine Zunge beschwert? Nö, eigentlich nicht. Nee? Nö. Also in dem Moment nicht. Aber jetzt oder wie? Nein, damals vielleicht. Damals war es Alkohol. Nee, sag mal so, es war eigentlich schon geplant. Sag mal so, ist besser, ich erzähle die Geschichte, wie ich sie gedacht habe, ne? Ja. Ja. Also mein Ex, den hatte ich mir so ausgedacht, ich habe mit meiner Schwägerin so ein Ding abgekaspert, dass ich mich mit ihm da treffe, dass mich mein Ex da irgendwie abholen muss. Mit dem Motorrad oder mit dem Rad oder irgendwie mit was Fahrbahnuntersatz, weil mit der Bahn wäre er eh nicht gegangen. Und ich musste irgendwie eine Zwischenstation einlegen und das wäre bei ihm gewesen. Einfach nur übernachten. Ja, und das war jetzt dein raffiniertes Arrangement? Ja. Dass du bei deinem Ex übernachtest? Ja, nun, die Macht der Gewohnheit war gewesen, jeden Morgen gehst du aus dem Haus und schließt die Tür ab, ne? So auch er. Ja. Ja, und das hat er auch gemacht. Ach, und dann hast du beim Ex voll in der Falle gesessen? Ja. Ja? Und ja. Nur drinne Falle, du sitzt drinne und Ex draußen, aber weit weg auch noch. Ja, arbeiten gegangen und er kam wieder und... Oh. Und kriegst du voll einen Schreck? Erstmal einen Schreck, ja. Ja, die Ex ist ja hier auf einmal. Und dann die fand alte er Ex. Gar nicht so schlecht. Dann fand er nicht schlecht? Nee. Ach, dann habt ihr dadurch wieder zueinander gefunden? Ja. Ach, seid ihr immer noch zusammen wieder schon? Ja. Na prima. Na, was willst du dir denn mehr wünschen als so eine Falle? Ja, sag doch. Ja. Und jetzt lauerst du darauf, wenn es dann doch mal auseinander ist, dann musst du dir aber jemand anders suchen, der dich einschließt. Nee. Also so eine Fallen würde ich mir nicht mehr ausdenken. Ich glaube, wenn nochmal, nee, weiß ich nicht. Ich glaube, erstmal eine ganze lange Zeit alleine. Ja, ist jetzt erstmal der letzte Mann in deinem Leben. Ich denke schon. Und dann eine ganz fiese Falle. Also fieser jetzt ja nicht. Das ei, war eine ganz nette Falle. Aber da lastet ja doch Verantwortung auf ihm. Also ich denke, jetzt bin ich in so einem Alter, wo man sagt, fiese Falle. Wie alt bist du? 32. Oh ja, das ist ein alter, fiese Falle. Ich danke dir für deinen Anruf, ja? Ja, tschüss. Hi, war ja erst sehr verwirrend. Ich wusste ja nicht mehr, wer ich bin. Aber jetzt weiß ich's wieder. Tag, hier ist Kuttner. Ja, hallo, hier ist Nadja. Das ist jetzt schon sehr spät. Ich hatte noch eine Fallengeschichte. Ja. Ja, und zwar geht es eigentlich um eine, ja, es ist nicht, ich weiß nicht, ob man es als Falle definiert. Es war mehr so eine erlittene Heimtücke und ein Hinterhalt, geplant dann durch meine Mutter, und die meine Schwester als indirekte Ausführerin benutzt hat. Ach, das ist aber ein interessantes Arrangement schon mal. Ja, das war ganz interessant, ja. Ja. Und meine Schwester war damals noch sehr klein. Ja, also die eigentliche Fallenstellerin, nochmal zur Klärung, war deine Mutter? Ja, eigentlich war es meine Mutter. Ja. Ganz genau. Und die Drahtzieherin gewissermaßen. Ja, die hat das so in die Wege geleitet. Und meine Schwester, das war so, dass mein Vater ihr immer morgens sein Frühstücksei auf den Kopf aufgehauen hat. Wer noch? Wer? Ja, ist ja. Von wo aus rufst du an? Ich aus Berlin. Ja, und wo spielte sich das Eierdrama ab? Das spielte sich in Krefeld ab. In Krefeld? Ja. Ach, da schlagen sich die Leute die Eier lustigerweise gegenseitig am Kopf immer auf? Ja, ich weiß nicht, ob das nur in Krefeld so ist. Ich glaube, das ist so ein übliches. Also, ich habe es als. Ja, vielleicht war es für mich aber, so. Aber für dich als Krefelderin war das völlig selbstverständlich. Nein, selbstverständlich nicht. Vati hat wieder ein Ei in die Hand. Ja, und dann morgens beim Frühstück. Ja, da kriegt es nicht auf. Und dann hat mein Vater immer so heimtückisch, weil meine Schwester irgendwann nicht ganz aufmerksam war, weil sie rechnete ja schon immer damit, hat er ja dann irgendwann das Ei auf den Kopf aufgekloppt und sie war dann immer halt ziemlich ungehalten, könnte man so sagen. Ja, aber das waren schon noch gekochte Eier. Das, ja, Ja, ja, das war ein gekochter Ei. Ja. Natürlich das Frühstücksei, nicht? Ja, ja, ja, ja, ja. So, aus dem Hinterhalt ja. wird zack auf den Kopf aufgeklappt. Also nicht mit dem Messer aufgeschlagen, sondern so auf den Kopf. Kinder, ihr Krefelder, ihr habt's aber raus, euch ein unterhaltsames ja. Frühstück zu machen. Aber ich glaube nicht, dass es nur in Krefeld so ist. Also ich denke schon, dass das auch woanders nicht gang und gäbe ist, aber durchaus vorkommt. Ja. Aber in Krefeld ist dir das jetzt von Freunden, also aus bekannten Familien auch noch bekannt? Was? Von Bekannten von mir? Ja, von Bekannten von dir, von Krefelder Bekannten. Wüsste ich jetzt so spontan nicht, nee, ich glaube nicht. Nee, also war ist doch eher so ein Familienritual. Ja, wahrscheinlich ja? das dann doch eher, ja. Und dein Vater selbst, hat er als Kind auch immer Eier auf dem Kopf verleiden müssen? Oder wo hat er das hergehabt? Oder war es jetzt wirklich einfach der Schalk, der ihm im Nacken gesessen hat? Ich glaube, das war der Schalk, der ihm ganz persönlich im Nacken saß. Ja, aber nicht vererbt oder weiter? Nee, nicht vererbt. Nein, einfach, er hat es vielleicht einmal gemacht und hat dann gemerkt, wie hübsch meine Schwester darauf reagiert. Und dann hat er es halt immer weiter gemacht. Ne, jeden Morgen aufs Neue. Ja, ach, dein Vater ist ja ein lustig Rotgardistenblut, du. Ja, sehr lustig. Meine Schwester fand das gar nicht so lustig. Ja, nee, ist schon klar. Vor allem in der ständigen Wiederholung. Ja. Genau das hat meine Mutter nämlich dann ausgenutzt. Und hat irgendwann abends, als mein Vater halt vorm Fernseher saß und Nachrichten guckte... Ihm den Gipsei in den Becher getan. nee, eben und nicht. Ja, und das arme arme Schwester lag dann früh mit zerschmettertem Schädel am Frühstückstisch. Nein, die hat sich nicht an meiner Schwester gerecht, sondern die wollte meinem Vater eins auswischen, weil er ja nun immer meine Schwester morgens... Ach, da bin ich jetzt aber gespannt. Ja, ganz, das ist eigentlich recht simpel. Also die Pointe kann man sich schon denken. Nee, überhaupt gar nicht. Nicht? Nee, deine Mutter will sich an deinem Vater rächen, ja? Ja, und sie ist dann also zu meiner Schwester gegangen und hat gesagt... Geh mal in die Küche, hol dir das gekochte Ei. Pass mal auf, mein Kind, setz dich mal heute ohne Kopf an den Frühstückstisch, da wird der Vati aber tüchtig staunen. Kuttner, dass es jetzt am Abend spielte weiter. Ach so, am Abend. Mein Vater saß vor dem. Da hätte ja sein können, dass sie sich abends verabredet haben, deine Mutter und deine Schwester. Dass deine Mutter, deine Schwester nein. kopflos zum Frühstück also kommt? Also am Abend gibt es keine Frühstückseier. Und also der und habt ihr jetzt am Abend. Abendstückseier? Bitte? Jetzt kommt eine Abendstückseier-Geschichte. Ganz genau, ja, richtig. Also die Fortsetzung lautet folgendermaßen. Aber abends habt ihr immer Rührei. Also du musst mich schon mal ausreden lassen, ne? Sonst klappt das nämlich hier nie. Naja, nee, aber wird doch erst, lass mich ruhig ein bisschen assoziieren, weil ich versuche natürlich auch rauszukriegen, die Geschichte. Ja, bitte, dann assoziiere. Nee, du musst weiterreden und ich assoziiere parallel. Ach so, ja, das ist mir immer so schwer für mich zu verstehen, weil wenn ich rede, ich bin lauter für mich als du durch die... Ja, ach, dann lass dich durch mich nicht irritieren. Ja, alles klar, dann erzähl ich einfach weiter. Ja, erzähl also, weiter. Mein Vater saß, wie gesagt, halt vor dem Fernseher in seinem Sessel. Ja. Und meine Mutter sprach zu meiner Schwester, Judith, geh in die Küche, hol dir da das gekochte Ei und dann kannst du endlich Rache nehmen und deinem Vater dieses gekochte Ei auf dem Kopf aufschlagen. Jetzt, Arnik, was kommt? Ich dachte es mir. Das war die Pointe, ist wirklich simpel. Das Ei war natürlich roh. Ja. Meine Schwester schlug es ihm auf den Kopf. Das lief wunderbar herunter. Und alle waren also gleichermaßen erschreckt, wie er erfreut. Also es war ein großes Gelächter. Ja. Nur meine Schwester war völlig konsterniert. Also die war zu dem Zeitpunkt, habe ich glaube ich auch schon gesagt, so ungefähr 5 Jahre alt. Und ich habe sie halt später, jetzt vor kurzem erst gefragt, als wir diese Anekdote nochmal aufwärmten, warum sie denn so erschreckt war. Und die Tatsache war, dass sie überhaupt nicht wusste, dass Eier roh sind. Das finde ich an der Geschichte einfach am nettesten. Ach. Also sie war so perplex, dass dieses Ei auf einmal über den Kopf lief und nicht gekocht war. Nicht, also bei ihr war das ja einfach zack und damit hatte sich das und da auf einmal zerplatzte dieses Ei und die Soße lief. Ja, aber und hast du mit deiner, hast du dann die Aufklärung noch weiter getrieben, was deine Schwester betrifft? Dass Mandarinen zum Beispiel nicht in Büchsen groß werden? Nein, also die anderen Dinge hat sie aufklärerisch dann schon im Laufe ihres Alters mitbekommen. Wie alt ist sie jetzt, die Schwester? Die ist jetzt, 26. Ja, da ist sie dann, ist ja schon wieder hin und wieder mal ein rohes Ei begegnet. Ja, ganz genau. Ja, und der Vater? Ja, doch, der hat es mit Humor genommen. Ja, und der strotzt jetzt vor Haarwuchs wahrscheinlich, ja? Nee, leider nicht. Ich glaube, das wäre bestimmt eine Seite dieser Geschichte, die ihn sehr freuen würde, aber ihm ist leider nicht. Ach, die fallen trotzdem aus, die Haare? Nein, die fallen trotzdem aus, ja. Oh, das war eher stirnlastig und das Ei traf immer Hinterkopf. Also da könnte man schon fast vermuten, dass es trotzdem was mit dem Haarwuchs zu tun hat. Aber weil hinten die Haare noch vorhanden sind, aber eben vorne. Die Haare sind noch vorhanden. Ach Mensch, ja, wenn da deine Schwester eine glückliche Hand gehabt hätte damals, Dann wäre es vielleicht anders. Dann wäre heute würdet ihr heute beide noch über einen wohlbehaarten Vater verfügen. Ja, ganz genau. Naja, und die Falle war eben, dass ich bis heute nicht genau weiß und ich wollte meine Mutter immer noch mal fragen, ob sie nun wusste, dass dieses Ei roh war oder nicht. Ach so. Ja, genau, das war die Falle an der Geschichte. Also, ach, da ist immer noch der Mantel betretenen Schweigens drüber gedeckt. Ja, so ungefähr. Mensch, und ich vermute einfach, dass sie wirklich, also ihm da auch eins auswischen wollte und da meine Schwester sozusagen instrumentalisiert hat und ihr halt dieses Rohrei angedreht hat und ja. Und dein Vater hat ja dann aber den, der hat dann, wen hat denn er sich dann für am nächsten Morgen für das Eier umschlagen ausgesucht? Er hat es hartnäckig, wie er ist, hat er das weitergemacht. Ach, aber immer bei dem kleinen Schwesterchen? Immer bei meiner kleinen Schwester, ja. Mir hat er immer nur den Stinkkäse unter die Nase gehalten. Echt? Ja. Jeden Morgen? Ja, also immer wenn man nicht damit rechnete. Also irgendwann hat man es ja raus und denkt heute nicht und aber zack, kam wieder den Käse hervorgeschossen. Ja, er hat es dann wirklich also immer geschafft, nicht? Das Ei und der Stinkkäse. Ja, also ja, für die kleine Schwester war das Ei reserviert, für dich der Stinkkäse. Ganz genau. Und Mutti ist aber immer völlig unbeschadet aus dem Frühstück hervorgegangen? Ja, eigentlich schon. Sie hat sich das halt mit angeguckt und hat dann eben auf diese etwas hinterhältige Weise versucht, Rache zu üben. Ja. Ja, aber für den Stinkkäse habe ich noch keine Rache. Ach so, das steht noch aus. Das steht noch aus. Ja, und wie lange machst du dir schon Gedanken darüber, wie du deinen Vater gewissermaßen stinkkäsemäßig in der Falle stellen kannst? Naja, seit ich denken kann, nicht? Also mindestens seit. Seit das passiert, also mindestens seit 24 Jahren. Oh. Ja. Das ist auch eine wirkliche Herausforderung. Ja, das auf jeden Fall. Da jetzt ich werde weiter daran arbeiten. Ja, einen Gegenzug zu entwickeln. Ja, das der muss ja dann auch klappen, ne? Sonst ist man ja doppelt deprimiert. Ja, ganz genau. Das könnte dann zu einem Komplex oder sowas ausarten. Ja. Wohnen die noch in Krefeld, deine Eltern? Die wohnen noch in Krefeld. Und wie oft siehst du die so? Nicht so häufig. Ja, also ich meine, diese Aussicht auf Stinkkäse unter der Nase, das reizt einen an anderer Zeit nicht mehr. Ja, ist klar. Na dann, denkt ihr mal, ach Mensch, mir fällt jetzt auch nichts ein. Ja, das ist schade. Ich dachte, ich könnte von dir jetzt den Tipp schlecht hinbekommen. Ach nee, schade. Ja. Wenn du früher angerufen hättest, dann hätten wir ich die ganze... Ich habe seit 2 Stunden probiert durchzumachen. Ach, ist das ärgerlich. Wenn du nämlich früh angerufen hättest, dann hätten wir natürlich die ganze Sendung so einer Strategiediskussion widmen können. Wäre wunderschön. Ja? Wie du dich an deinem Stinkerkäsevater, dem Ausgebufften, rächen kannst. Irgendwie rächen kann, ja. Ach, ich danke dir sehr für deinen Anruf. Ja, bitteschön. Ja? Okay. Tschüss. Tschüss. Schöne Nacht. Danke. Quasi als letzte Anruferin zum ersten Mal Vollglück. Ei auf den Kopf. Der Vater scheint mir aber echt nett zu sein und Krefeld scheint auch ein spannender Ort zu sein. So, jetzt muss ich aber, weil ich es versprochen habe oder zumindest, weil ich es angekündigt habe und weil mir meine aufklärerische Verantwortung auch gebietet, jetzt doch nochmal Nina Lizell aus Schweden mit dem Mann vom Panama-Hut zu Gesange kommen lassen. Der Mann mit dem Panama-Hut, Panama-Hut, Panama-Hut, ja, der kennt die Mädchen sehr gut und weiß sie zu verwöhnen. Der Mann mit dem Panama-Hut, Panama-Hut, Panama-Hut, der schob seinen Hut ins Genick und sang wie ein Liedchen vom Glück. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Nirgendwo möchte er fehlen. Er kennt die Welt, das ist klar. Er kann Geschichten erzählen. Davon ist die Hälfte nur wahr. Vom Affen fang ihn immer grünen Wäldern. Von Heidenschlacht im weiten wilden Meer. Und dabei lacht er, als ob das alles selbstverständlich wäre. Der Mann mit dem Panama-Hut, Panama-Hut, Panama-Hut, ja, der kennt die Mädchen sehr gut und weiß sie zu verwöhnen. Der Mann mit dem Panama-Hut, Panama-Hut, Panama-Hut, der schob seinen Hut ins Genick und sang wie ein Liedchen vom Glück. La la la la la la la la la la la. ohne Kuss ja hast. Der Mann mit dem Panama-Hut, Panama-Hut, Panama-Hut, ja, der kennt die Mädchen sehr gut und weiß sie zu verwöhnen. Der Mann mit dem Panama-Hut, Panama-Hut, Panama-Hut, der schon seinen Hut ins Genick und sein Das war Nina Lizell, mit der wir jetzt nach Hause gehen. Die Wachablösung ist da. Die Wachablösung heißt MC Lücke und der wird euch hier einen schönen Nightflight bereiten. Mir bleibt nichts anderes übrig, als mich zu verabschieden. Wenn jemand jetzt so ein Anti-Stinker-Käse unter die Nase, Krefeld-arme-Tochter-Rezept noch einfällt, der müsste dann in der nächsten Woche in der Sendung anrufen. Das würde mich ja irgendwie doch interessieren. Tschüss. Eingezogen, fremd zieh ich wieder aus, der Ball war mir gewogen mit manchem Blumenstrauß. Das Mädchen sprach von Liebe, die Mutter gar von ihm. Das Mädchen Zeit, muss selbst den Weg.